Eigentlich stehen in Deutschland doch alle Menschen hinter dem Sozialstaat. So scheint mir. Nur für wen er in welchem Umfang da sein soll, darin gehen die Meinungen auseinander. Die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung finden im Prinzip alle richtig. Es kommen ja auch fast alle früher oder später in ihren Genuss. Bei der Pflegeversicherung und der Arbeitslosenversicherung sieht das schon anders aus. Wenn man sich die Zahlen anguckt, produzieren alle genannten Versicherungen in der Zukunft große finanzielle Defizite. Eher sind vielleicht heute schon dabei, können vielleicht schon länger nicht mehr leisten, was sie leisten sollen, sind vielleicht schon länger mehr ein Versprechen als eine Wirklichkeit. Grundsätzliche Reformen sind wohl nötig, und es wäre in einer Demokratie wünschenswert, wenn eine solche Notwendigkeit und die Richtung der Reformen breit diskutiert würden. Eine große Koalition von CDU und SPD könnte gerade die richtige Regierung sein, um solche Reformen zu entwickeln und umzusetzen. Marius Elfering durchleuchtet den Sozialstaat in Deutschland, erzählt von Betroffenen, die auf seine Leistungen angewiesen sind oder waren, und erörtert mit Experten und Politikern, worin die Schwierigkeiten bestehen und was geschehen müsste. Seien Sie gespannt auf Die Löcher im Netz, die lange Nacht über den Sozialstaat in Deutschland. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Alle langen Nächte der letzten Monate können Sie in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Diese Geschichte beginnt mit einer kleinen persönlichen Beichte. Ich habe Höhenangst. Und zwar ziemlich große. Wenn ich auf einen Berg steige, dann muss ich mir das vorher gut überlegen, weil ich nicht weiß, ob ich wieder runterkomme. Ist neben mir ein Abhang, bei dem die meisten sagen würden, ach, der Weg ist doch breit, macht doch nichts, gehe ich stattdessen in die Knie und komme weder vor noch zurück. Früher im Sportunterricht in der Schule hatte ich sogar Angst davor, auf einen dieser Turnböcke zu steigen. Heutzutage setzt sich das bei Leitern fort. Meine Bewunderung für diejenigen, die keine Höhenangst haben, die war gerade deshalb wohl schon immer besonders ausgeprägt. Zum Beispiel im Zirkus, als ich ein Kind war. Wenn Seiltänzer unter dem Zeltdach umherbalancierten, als sei es das Normalste überhaupt. Die einzige Sicherheit, die sie hatten, dass ihnen nichts passiert? Das Sicherungsnetz, das unter ihnen ausgebreitet war. In das sie fallen würden, wenn doch mal etwas passieren würde. Das sie auffangen würde. Wir können uns dieses System, was wir heute so haben, mit dem, was wir wirtschaftlich so erwirtschaften in dieser Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten. Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und das entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit. Das ist Bullshit. Solche Sicherheitsnetze wie die damals im Zirkus sind also eine tolle Sache. Sozialstaatlichkeit soll ja den Menschen in einer Gesellschaft helfen. Sie tun ihren Dienst, wenn wirklich mal etwas schiefgehen sollte. Unser Sozialstaat lebt, das ist die positive Nachricht. Heikler wird es, wenn sie fehlen, die Sicherheitsnetze. Da einfach nur der blanke Boden ist, auf dem man aufschlagen würde. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Was aber passiert eigentlich, wenn es zwar ein Netz gibt, aber die Sicherheit, ob es einen wirklich halten würde, nicht zu 100% gegeben ist? Der Sozialstaat steht extrem unter Druck. Er wird von vielen eher als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung gesehen. Wenn also die Seiltänzer über das Seil balancieren und die Maschen im Netz sich immer wieder verändern, die Löcher mal größer und dann plötzlich wieder kleiner werden. Wenn es sie im einen Moment sicher auffangen würde, ohne dass etwas geschieht, und dieses Netz im nächsten Moment so durchlässig wäre, dass sie hindurchfallen würden. Wenn es darauf ankäme, welcher Seiltänzer gerade auf dem Seil balanciert. Wenn die Helferinnen und Helfer im Zirkus während der Vorstellung darum streiten würden, welches Netz denn heute ausreichend wäre. Wie engmaschig muss das Netz heute sein? Wenn man sich einfach mal vergegenwärtigt, wir reden über 170 unterschiedliche Sozialleistungen. Wir reden über 30 Behörden, über 400 kommunale Gebietskörperschaften, die verantwortlich sind. Und wir reden insgesamt ja über Sozialleistungen im Umfang von 1250 Milliarden Euro. Und das können viele Menschen auch nicht überblicken und auch wahrnehmen, weil es eben doch viel Detailwissen erfordert. Der deutsche Sozialstaat ist das Sicherheitsnetz, das wir als Gesellschaft eingezogen haben. Für uns alle, falls etwas passiert. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Pflege oder später, wenn es in die Rente geht. Doch darum, wie groß die Löcher in diesem Netz sein dürfen, sein sollten, genau darum wird schon so lange gestritten, wie es den deutschen Sozialstaat gibt. Was für ein Netz haben wir uns da also geflochten? Wie geht es den Menschen, die hineingefallen sind? Wie sieht sie aus, die Geschichte des deutschen Sozialstaats? Und vor allem, wie geht es ihm heute? Man wird gerne gegängelt, ja, eben sprechend, ja, unter Druck gesetzt, wenn du Hilfe in Anspruch nimmst. Wie schaffen wir es, dass diese ganze Debatte rund um den Zustand und die Zukunft des deutschen Sozialstaats mit weniger Schaum vor dem Mund geführt wird? Eine Debatte, die bei denjenigen, die vom Seil gefallen sind und nicht sicher sind, welches Netz unten auf sie in Zukunft noch warten wird, so viel auslöst. Dieses große Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht. Das ist Die Löcher im Netz. Eine lange Nacht zum Sozialstaat in Deutschland. Von mir, Marius Elfering. Ja, das war schon das Gefühl von diese Geschichte startet in Bonn. Und zwar bei Meral Öktin, an einem Tag im Hochsommer 2025. Meral Öktin sitzt in ihrem Wohnzimmer, neben ihr steht ein kleiner Beistelltisch. An einer Wand hinter ihr hängt eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Paris. Sie muss überlegen, wie sie beginnen will, ihre Geschichte zu erzählen. Schwierig eigentlich. Meral Öktin und ich kennen uns. Das erste Mal begegnet sind wir uns 2022, als ich für eine Reportage zu Armut in Deutschland auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln stand und eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten begleitet habe. Damals sprach ich Meral Öktin an, ob sie mir vielleicht ihre Geschichte erzählen würde. Denn Meral Öktin ist arm. Jetzt, gut 3 Jahre später, sitzen wir wieder zusammen und sie erzählt mir ihre Lebensgeschichte, die mit dem deutschen Sozialstaat einiges zu tun hat. Also thematisch ist es ja eigentlich erst aufgekommen, als ich ja in dieser Armutsgeschichte war. Also als ich praktisch aus der Mittelschicht rausgefallen bin. Und vorher war das alles so selbstverständlich. Meral Öktin wird in den 60er Jahren geboren. Sie wächst in der ganz normalen Mittelschicht auf, wie sie es selbst sagt. Ihre Eltern arbeiten beide. Gemeinsam wohnen sie in einer Beamtenschlafstadt in der Nähe von Bonn. Ich hatte als Kind und als Jugendliche nie das Gefühl, irgendwie Mangel zu haben in irgendeiner Form. Man vergleicht sich ja immer mit seinen Mitschülern. Und auch dann ins Studium ging es. Meine Eltern haben mein Studium finanziert. Meral Öktin studiert damals Politikwissenschaft, öffentliches Recht und romanische Philologie. Und sie startet unbeschwert ins Studium. Um Geld muss sie sich damals nicht wirklich Gedanken machen, bis sich etwas ändert. Ihr Vater wechselt den Job, er verdient weniger und kann seine Tochter nicht mehr voll unterstützen. Sie beginnt mit Nebenjobs die Hälfte ihres Unterhalts selbst zu verdienen. Und klar, das macht die Sache mit dem Studium stressiger. Und da war, glaube ich, so die erste Berührung, ja, dass es irgendwie irgendwas sein kann, ja, dass das Leben unangenehmer ist, wenn man wenig Geld hat. Das war Anfang der 90er Jahre. Und klar, bis hierhin kann man sagen, dass wir es mit einer ganz normalen Biografie zu tun haben. Manchmal wird es im Studium halt schwieriger. Die Eltern können vielleicht nicht mehr so stark helfen wie zuvor. Man muss selbst für sich sorgen. Das ist die Lebensrealität von vielen, vielen Studenten und Studentinnen in Deutschland. Meral Öktin hat ab diesem Zeitpunkt unterschiedliche Nebenjobs. Sie arbeitet im Haus der Geschichte. Sie arbeitet in den Semesterferien, in Aushilfsjobs, in Fabriken. Sie arbeitet für einen Abgeordneten im damaligen Bundestag in Bonn. Doch dann ändert sich ihr Leben wieder. Und dieses Mal für immer. Also dann bin ich krank geworden. Meral Öktin möchte nicht, dass ich an dieser Stelle über die genaue Diagnose spreche, die ihr damals gestellt wird. Wichtig zu wissen ist, ab hier ändert sich alles für sie. Zuerst dauert es eine ganze Weile, bis sie eine richtige Diagnose bekommt. Ihr geht es schlecht. Sie schleppt sich zur Arbeit und zur Uni. Der Alltag wird zur Qual. Ich habe mich so verunsichert gefühlt und gesundheitlich so schlecht. Damals habe ich mit meinem Lebensgefährten zusammengewohnt, der auch studiert hat, der vieles übernommen hatte, dann einkaufen gegangen ist und andere Dinge. Und ich einfach nicht in der Lage war. Und ich habe wirklich meine ganze Kraft dann genommen, mich dann noch zur Arbeit zu schleppen, damit ich das Geld verdienen konnte, ne, das ich brauchte. Und das Studium ist da auch wieder zurückgetreten. In dieser ersten Zeit versucht ihre Familie zumindest die finanziellen Sorgen, die bei Meral Öktin entstehen, etwas aufzufangen. Meine Mutter hat dann etwas mehr dazu bezahlt. Also ich habe es überhaupt nicht mehr geschafft. Ich musste dann teilweise im Taxi nach Hause fahren, weil es mir so schlecht ging. Und dann habe ich irgendwann gesagt zu meinen Eltern, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt eine Pause, ich muss mich jetzt um meine Gesundheit kümmern. Ich kann jetzt nicht arbeiten. Und ich wohnte damals eben in der Lebensgemeinschaft mit meinem Partner. Also dass wir das irgendwie gewuppt bekommen haben. Doch ewig, das ist damals klar, können ihre Eltern diese Unterstützung nicht durchhalten. Und Meral Öktin merkt, so richtig schnell wird sie gesundheitlich wohl nicht wieder auf die Beine kommen. Also muss sie eine Entscheidung treffen. Zum ersten Mal in ihrem Leben trifft sie so richtig auf ihn, den deutschen Sozialstaat. Dann habe ich tatsächlich das erste Mal Antrag gestellt und das war dann die Sozialhilfe. Sie kann sich noch genau daran erinnern. Also, das vergisst man hier nicht. Ich weiß auch das Jahr, das war 97. Ja, das war schon das Gefühl von einem ziemlichen Absturz. Aber damals hatte ich ja natürlich noch die Hoffnung, dass es mir irgendwann wieder besser ging. Ja, also der Plan war ja eigentlich, ich widme mich jetzt meiner Gesundheit und werde dann irgendwann wieder gesund. Na, so, das war der Gedanke. Deswegen war das für mich so, ne, okay, das ist jetzt der Übergang. Ich sehe, dass das für meine Eltern zu viel ist, das auf Dauer mich komplett zu finanzieren. Dann nehme ich das jetzt halt in Anspruch, diese staatliche Leistung. Aber in meinem Kopf war natürlich, das ist eine zeitweilige Sache. Ne? Und das wird irgendwann wieder aufhören. Es bleibt keine zeitweilige Sache. Und es hört nicht wieder auf. Auch jetzt nicht, Jahrzehnte später. Meral Öktin und der deutsche Sozialstaat, sie werden ihr Leben lang miteinander zu tun haben. Der deutsche Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist ein unfassbar komplexes System. Ein System mit einer langen Geschichte, die hier jetzt Stunden und Tage füllen könnte. Aber natürlich ist die Geschichte dieses Sozialstaats auch für die heutigen Debatten wichtig. Deshalb hier die Kurzversion. Das 19. Jahrhundert. Deutschland verändert sich rasant. Der Grund: Das Land wandelt sich von einer Agrar- zu einer Industrienation. Die Industrialisierung sorgt dafür, dass in den Städten Fabriken aus dem Boden schießen. Menschen ziehen in Ballungsgebiete und arbeiten jetzt in eben jenen Fabriken. Industrialisierung eben. Die Arbeitsbedingungen, sie sind hart und ja, sie sind auch oft gefährlich. Und genau diese Entwicklungen führen zu einer Stärkung der sozialistischen Bewegung. Plötzlich rücken Fragen rund um Rechte der Arbeiter in den Fokus. 1873 findet in Deutschland einer der ersten großen Streiks statt. Es geht damals um einen Flächentarifvertrag für Buchdrucker. Tja, und Reichskanzler Otto von Bismarck, der muss in dieser Zeit auf die Dynamik reagieren, die sich aus der fortschreitenden Industrialisierung und Fragen rund um die Arbeitsbedingungen der Menschen ergibt. Otto von Bismarck und die konservative politische Elite damals verfolgen das Erstarken der Arbeiterbewegung mit Sorge. Der Druck wird größer und schließlich handelt Bismarck. 1881 kündigt er drei Gesetzesentwürfe an, die sozialpolitische Maßnahmen im Fokus haben sollen. Und tatsächlich, die Gesetze, die in den Folgejahren verabschiedet werden, legen dann einen der Grundsteine für unseren heutigen Sozialstaat. 1883 wird die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt. 1884 dann folgt die gesetzliche Unfallversicherung. Und schließlich 1889 die sogenannte gesetzliche Invaliden- und Altersversicherung. Das verändert alles, denn zum ersten Mal übernimmt der Staat Verantwortung für Risiken, die vorher entweder rein privat oder eben einfach gar nicht abgesichert waren. In der Weimarer Republik dann gibt es plötzlich politische Mehrheiten, die Sozialreformen in den Fokus nehmen und weiter voranbringen. Die 1919 verabschiedete Verfassung sah einen umfangreichen Ausbau des Sozialstaats vor. Das Sozialversicherungswesen, das unter Bismarck eingeführt wurde, fand Eingang in genau diese Verfassung. Und noch etwas kam hinzu, nämlich eine Formulierung, die zur späteren Einführung der Arbeitslosenversicherung führen sollte. Die Verfassung sah vor, dass der Staat diejenigen unterstützt, denen, Zitat, eine angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen werden kann. Kurzum, der Staat unterstützt dabei, nach geeigneten Jobs zu suchen. 1927 dann wird die Arbeitslosenversicherung eingeführt und ergänzt die schon vorhandenen Sozialversicherungen. Das Prinzip war damals das gleiche wie heute. Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilten sich die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Diese sollten maximal 3% des Grundlohns betragen. Vergleichsweise wenig, denn politisch ging man damals davon aus, das reicht, es werden schon nicht so viele diese Hilfe in Anspruch nehmen. Ein Trugschluss. Die Hyperinflation und die Weltwirtschaftskrise der 20er Jahre führen schließlich dazu, dass der Sozialstaat kaum mehr finanzierbar ist und in zentralen Punkten zurück- oder abgebaut wird. In der Zeit des Nationalsozialismus dann war das, was vom Sozialstaat übrig geblieben war, durchzogen von menschenverachtender Ideologie. Auch die Selbstverwaltung der Sozialversicherungen wurde in dieser Zeit abgeschafft, sodass sie völlig dem Staat unterstanden. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden in der Bundesrepublik Deutschland diese selbstverwalterischen Strukturen der Sozialversicherungen wieder in Kraft gesetzt. Und was in der Nachkriegszeit ebenfalls geschieht, Deutschland wird zur sozialen Marktwirtschaft. Wirtschaftlicher Erfolg des Landes auf der einen Seite und sozialer Ausgleich auf der anderen Seite. Das ist jetzt das Motto. Wir haben die moderne, klassenlose Gesellschaft verwirklicht. In den folgenden Jahrzehnten gibt es immer mehr sozialpolitische Reformen. Maßnahmen werden eingeführt, andere abgeschafft. Ausgebaut, zurückgefahren. Eine Rentenreform 1957. Eine Reform der Kriegsopferversorgung. Die Einführung von BAföG 1971. Und irgendwann wird klar, es braucht einen Rahmen für all diese sozialpolitischen Gesetze. Und deshalb fasst man diesen sozialpolitischen Rahmen ab den 1970er Jahren im Sozialgesetzbuch zusammen, das mittlerweile aus insgesamt 13 Büchern besteht. Wobei Teil 13 nicht existiert, dafür aber Teil 14. 13 ist halt eine Unglückszahl. Die Ölkrise 1973 und die weltwirtschaftliche Situation in den Folgejahren brachten die Bundesrepublik in eine schwierige wirtschaftliche Lage. Arbeitslosigkeit war ein riesiges Thema. Und ja, auch in diesen Jahren mussten sozialpolitische Ausgaben in Teilen gestrichen werden. Doch in den Folgejahren zeigt sich, dass Sozialpolitik eben nicht immer so einfach zu erklären ist. Quasi, geht es der Wirtschaft gut, dann fahren wir die staatlichen Leistungen hoch. Geht es der Wirtschaft schlecht, dann fahren wir sie runter. Dieses Konstrukt ist zu einfach gedacht. Die Jahrzehnte der Nachkriegszeit sind gesellschaftlich auch davon geprägt, dass ein Wert kontinuierlich ansteigt. Die Lebenserwartung der Menschen. Und was bedeutet das? Dass immer mehr Menschen älter werden, krank und schließlich Pflege benötigen. Aber diese Pflege, die ist für viele Menschen in den 80er und 90er Jahren eben finanziell überhaupt nicht mehr zu stemmen. Die Folge? Sozialhilfe. Der damalige Minister für Arbeit und Sozialordnung, Norbert Blüm von der CDU, bringt sich immer wieder öffentlich in Stellung dafür, dass es eine neue Sozialversicherung braucht. Die das machen, das sind meistens Frauen. Das sind die stillen Samariter unseres Sozialstaates. Zum Dank dafür, dass sie nicht erwerbstätig werden können, sind sie denn im Alter selber Sozialhilfeempfänger. Das kann nicht so bleiben. Wir brauchen eine anständige Antwort auf das Thema Pflege. Schließlich reagiert die Politik und 1995 kommt es zur Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung, die die anderen Sozialversicherungen jetzt ergänzt. Und noch etwas geschieht in den 90er Jahren. Die Wiedervereinigung führt dazu, dass die neuen Bundesländer in das sozialpolitische System der Bundesrepublik eingegliedert werden müssen. Und das führt insbesondere in einem Punkt zu Problemen, der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote ist in diesen Jahren des Wandels in der Bundesrepublik ohnehin hoch. Doch jetzt, wo in den Regionen der ehemaligen DDR immer mehr Betriebe dicht machen und Menschen ihre Arbeit verlieren, die blühenden Landschaften also ausbleiben, da schießt die Arbeitslosenrate noch weiter in die Höhe und erreicht Anfang der 2000er Jahre eine Zahl von über 4 Millionen Menschen. Die SPD-geführte Regierung unter Gerhard Schröder sieht sich zum Handeln gezwungen und setzt auf die Agenda 2010. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen. Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner. Das Motto, nach dem diese sozialpolitischen Reformen angegangen werden: fördern und fordern. Umbau, nicht Abbau des Sozialstaates bedeutet dies, sagte der Kanzler. Aber auch weniger Lohnnebenkosten, mehr Eigenbeteiligung im Gesundheitswesen, weniger Kündigungsschutz. Weiteres Ziel: Zusammenlegung der Arbeitslosen mit der Sozialhilfe auf deren Niveau. Da blieb der Beifall aus der SPD-Fraktion verhalten, obwohl, wie Schröder sagte, auch die Unternehmer ihren Beitrag leisten müssten. Reaktion am Rednerpult: Es gibt gelegentlich Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, die nicht Begeisterung auslösen. Übrigens auch bei mir nicht, meine Damen und Herren. Und trotzdem müssen sie sein, und deswegen werden wir das auch umsetzen. Auf genau diese Agenda 2010 und einen ganz speziellen Teil hiervon, nämlich die Hartz-Reformen, schauen wir gleich nochmal. Denn sie waren ein Einschnitt und prägen die Debatte rund um die Ausgestaltung des deutschen Sozialstaats bis heute. Und klar, auch die vergangenen Jahre sind durchzogen von Diskussionen, Auseinandersetzungen und unterschiedlichen Ansichten, wie er denn nun genau aussehen sollte, unser Sozialstaat. Deutschland gibt heute pro Jahr etwa 1,3 Billionen Euro für Soziales aus. Wenn man das auf die Menschen im Land herunterrechnet, dann sind das über 15.000 Euro pro Person pro Jahr. Wobei man mit all diesen Zahlen immer etwas vorsichtig sein muss. Denn einerseits ist die Frage, wer hat sie erhoben, wann wurden sie erhoben, sind sie schon gesichert oder nur geschätzt? Und immer wieder gibt es große gesellschaftliche Diskussionen, wie viel Sozialstaat wir uns eigentlich leisten können, leisten sollten. Auch 2025 wieder, als Bundeskanzler Friedrich Merz einen Herbst der Reformen ankündigt und zum Sozialstaat Folgendes sagt: Wir können uns dieses System, was wir heute so haben, mit dem, was wir wirtschaftlich so erwirtschaften in dieser Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten. Streit auf der offenen politischen Bühne gab es, wenn es um die Ausgestaltung des Sozialstaats ging, schon immer. Doch 2025 schlägt die Debatte mal wieder mit voller Härte durch. Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales und eine von zwei SPD-Vorsitzenden, Bärbel Baas, reagiert auf die Aussage von Friedrich Merz in diesen Wochen so: Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und da entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit. Das ist Bullshit. Das Ding ist, wenn wir über den Sozialstaat sprechen, liegt darin schon das erste Problem. Denn was meinen wir eigentlich damit? Wo fängt er an, dieser Sozialstaat? Wo hört er auf? Das ist so wie, ich habe mir ja mal ein Grunddiktiergerät gekauft. In seinem Büro im Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München sitzt Ulrich Becker. Ulrich Becker ist hier der Direktor. Mit dem deutschen Sozialstaat beschäftigt er sich seit Jahrzehnten. Normalerweise überlege ich mir vor Gesprächen immer ein, zwei unverfängliche Themen für den Anfang, sodass man ins Plaudern kommt, die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen die Mikros direkt vergessen. Bei Ulrich Becker ist das hinfällig. Er plaudert von selbst direkt los, spricht mich auf mein Tablet an, auf dem ich meine Notizen mache, erzählt mir, dass er das Gleiche hat. Alles klar, die Stimmung passt, das Mikrofon ist ohnehin vergessen. Okay, also wir fangen mal an. Machen wir. Und zwar mit einer kurzen Bitte. Denken wir einmal kurz darüber nach, was der Sozialstaat für uns persönlich ist. Dieser große, wabernde Begriff, den wir in den Diskussionen und Debatten immer benutzen, der aber ja so vielseitig ist. Was gehört eigentlich zum Sozialstaat? Welche Leistungen? Welche Pflichten? Wenn wir den Sozialstaat in seinem innersten Kern beschreiben müssten, wie würden wir das machen? Schwierig, oder? Sozialstaat, das ist nicht ganz greifbar. Was gehört alles dazu? Die Renten, Arbeitslosen, Kranken- und Pflegeversicherung? Sicher. Wohngeld, BAföG, Kindergeld? Natürlich. Aber wie ist es beispielsweise mit dem im März 2023 eingeführten Deutschland-Ticket? Gehört das zum Sozialstaat? Was ist mit dem aus öffentlichen Mitteln geförderten Sportplatz um die Ecke? Sozialstaat, ja oder nein? Den Begriff zu definieren, einzugrenzen, das ist ganz schön schwierig. Ich frage Ulrich Becker, ob er bei der Definition auch Probleme hat. eben weil der Begriff so vielschichtig ist oder zumindest sein kann. Ist völlig richtig, das ist ein ganz offener Begriff. Nun, wenn Sie mich fragen, bin ich etwas vorgeprägt natürlich, das muss ich zugeben. Also ich reduziere auch jetzt in meiner konkreten Forschung den Sozialstaat relativ oft auf diese Sozialleistungen. Dann wissen wir relativ genau, wovon wir sprechen. Aber natürlich ist Sozialstaat mehr. Sozialstaatlichkeit soll ja den Menschen in einer Gesellschaft helfen. Es gibt eine ganz schöne Umschreibung von einem ganz berühmten Sozialpolitiker aus den 1950er Jahren. Ulrich Becker spricht hier über den Politiker Wilfried Schreiber. Der hat mal so schön gesagt, der Sozialstaat ist dafür da, dem Einzelnen Heimat in der Freiheit zu geben. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schöner Kontext. Sozialstaatlichkeit muss man immer im Kontext sehen einer freiheitlichen Ordnung, jedenfalls so wie wir den jetzt verstehen. Nicht der Markt steht also im Mittelpunkt, sondern erstmal die Freiheit des Einzelnen. Und dass ich Marktwirtschaft habe und in welcher Form ich die habe, ist Ausdruck der Freiheit. Und Ausdruck der Sozialstaatlichkeit ist nun, dass ich dafür sorge, dass die Freiheit auch tatsächlich funktionieren kann. Okay, Ulrich Becker definiert den Sozialstaat für sich also erstmal darüber, inwiefern wir als Gesellschaft es schaffen, dass Menschen ihre Freiheit wahrnehmen können. Dass ich also die Wirkungsbedingungen habe dafür, dass ich meine Freiheit wahrnehmen kann und dass ich auch die Ergebnisse, die vielleicht der Markt produziert, so korrigieren kann, dass die Einzelnen damit leben können. Und deswegen ist Sozialstaatlichkeit natürlich in der Tat mehr als die Sozialleistungen. Zumindest sind es auch alle öffentlichen Güter. Da würde ich also jedem Recht geben, der das breiter aufstellen möchte und das so sieht. Insofern sind wir nicht weit weg von Telekommunikation. Also Kommunikationsmittel gehören zum Sozialstaat. So wie Sportplätze zum Sozialstaat gehören, vielleicht gehört auch die Bahn zum Sozialstaat. Das ist ja jetzt eine Diskussion, die wir auch führen müssen. Und ich glaube, dieser weitere Sozialstaatsbegriff, den wir vielleicht wieder verstärkt in den Blick nehmen sollten, ist auch deswegen wichtig, weil er für die ökologische Transformation so wichtig ist. Das Problem an der Sache: Wir können jetzt über unzählige unterschiedliche Definitionen des Sozialstaats sprechen. Was alles dazugehört oder was eben nicht dazugehört, welche Leistungen Teil des Sozialstaats sind und welche ganz sicher nicht. Doch letztendlich gibt es sie nicht, die klaren Grenzen, in denen sich diese Debatte bewegen kann. Die Grenzen sind nicht klar markiert. Und das liegt auch an seiner Ausgestaltung im deutschen Grundgesetz. Das Sozialstaatsprinzip ist ja im Grundgesetz ganz offen geregelt. Wir haben ja keine einzelnen sozialen Rechte, sondern wir haben ja nur attributiv, muss man sagen, die Zuordnung zum Rechts- oder Bundesstaat, dass er sozial sein soll. Mini-Ausflug in das deutsche Grundgesetz. Und zwar rein in den Artikel 20 Absatz 1. Dort steht: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Das war's. Ein Satz, der beschreibt, dass der deutsche Staat sozial sein soll. Wie sehr, inwiefern, wie weit, was darunter fällt und wie dieses sozial ausgestaltet sein soll, das steht da nicht. Hinzu kommt dann noch Artikel 28 Absatz 1 im Grundgesetz. Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. Diese beiden Artikel, der Artikel 20 und der Artikel 28 des Grundgesetzes, bilden zusammen das Sozialstaatsprinzip Deutschlands. Klar ist, Deutschland soll ein sozialer Staat sein. Doch wie genau das aussehen soll? Das ist ja inhaltlich offen. Und deswegen glaube ich, die Offenheit ist da tatsächlich gegeben, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat übrigens. Denn wenn ich konkrete soziale Rechte festschreibe, kann ich ja im Einzelnen etwas stärker bestimmen vielleicht, was es geben soll für den Einzelnen in der politischen Gemeinschaft. Aber gut ist es eben für einen offenen Sozialstaatsbegriff. Und ich glaube, wir können den ohne weiteres so verstehen. Also so wie der in Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes steht, als sozialer Bundesstaat oder sozialer Rechtsstaat, können wir den so verstehen, dass er dem Einzelnen helfen soll, eben in einer Gesellschaft, ja, die natürlich Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auch erstmal produziert, zurechtzukommen und da auch dran teilnehmen zu können. Das ist natürlich ganz wichtig. Also die Teilhabe, glaube ich, an der Gesellschaft ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn wir an dieser Stelle einmal auf die Leistungen im Sozialstaat blicken, die uns klassischerweise in den Sinn kommen, von den Sozialversicherungen über das Bürgergeld bis hin zum BAföG, dann kann man sagen, die Sozialversicherungen machen mit Abstand den größten Anteil der Leistungen aus. Laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales waren es 2024 über 800 Milliarden Euro. In Deutschland sprechen wir häufig darüber, ob der Sozialstaat zunehmend aufgebläht ist. Oder im Gegenteil, ob er zurückgefahren und abgebaut wird. Auch Ulrich Becker kennt diese Diskussion natürlich und meint, beide Seiten verlieren sich schnell in pauschalen Positionen. Also ich glaube nicht, dass wir einen kontinuierlichen Abbau haben, wie das ja sehr oft so gesehen wird. Ich glaube, das Bild ist komplexer tatsächlich. Wir sehen natürlich, dass es Einschnitte gegeben hat und das betrifft insbesondere sicherlich die Leistungen im Falle der Arbeitslosigkeit durch diesen ganzen Umbau des Sozialhilfesystems in die Grundsicherung. Doch es gäbe eben auch die andere Seite. Jene Felder, in denen die sozialstaatlichen Leistungen ausgebaut worden seien. Das betrifft sowohl die Sozialversicherungssysteme, um das mal ganz klar zu sagen. Zum Beispiel im Rahmen der Krankenversicherung haben wir neue Leistungen eingeführt teilweise. Sinnvolle Leistungen, also ich bestreite nicht deren Sinnhaftigkeit, aber neue Leistungen. Zum Beispiel Palliativversorgung ist keine Leistung, die wir schon immer hatten in Deutschland, um ein Beispiel zu nennen. Die Palliativversorgung im Gesundheitswesen, die Mütterrente. Ulrich Becker nennt weitere Beispiele, wo der Sozialstaat in der Vergangenheit ausgebaut wurde und hält die Annahme, dass wir einen kontinuierlichen Abbau in den vergangenen Jahren sehen konnten, für falsch. Es komme halt darauf an, wohin man blickt. Er spricht vielmehr von einer Veränderung, einem Umbau. In welche Richtung diese Veränderungen stattfinden, das ist vor allem von einer Sache abhängig, dem politischen Klima. Wir sind zurück in Meral Öktens Wohnzimmer. 1997 stellt sie also einen Antrag auf Sozialhilfe. Es geht einfach nicht mehr. Die Krankheit macht es ihr unmöglich, weiter zu studieren. Also lässt Meral Ökten sich vom Studium beurlauben, in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder so richtig weitergeht. Doch ein weiterer Schicksalsschlag trifft sie. Ihr Lebensgefährte verstirbt. Und ihre Erkrankung verschwindet nicht mehr. Hin und wieder, wenn es ihr in diesen Monaten und Jahren mal etwas besser geht, nimmt sie das Studium kurzzeitig wieder auf, nur um dann wieder zu pausieren. Dieser Zyklus wiederholt sich einige Male. Geld ist jetzt ein großes Thema für Meral Ökten. Sie muss jetzt richtig rechnen. Sie kann sich nicht mehr viel leisten. Und ja, auch der Druck von außen auf sie steigt. Eigentlich der Druck kam im Prinzip fast von überall her. Also, der kam also von mir selber natürlich, die Angst, ne? Ich muss jetzt hier irgendwie vorankommen weiter. Der kam auch, muss ich sagen, ein bisschen von meinen Eltern, die sich natürlich auch Sorgen gemacht haben. Ne? Klar, also das haben die auch dabei geäußert, ne? Wie soll es jetzt weitergehen und so weiter. Was mir dann auch wieder Druck gemacht hat. Und von den Freunden kam eigentlich fast weniger Druck. Ne? Also es war gar nicht so viel. Die waren zu dem Zeitpunkt eigentlich noch relativ verständnisvoll. Ne? Also die waren eigentlich entsetzt darüber, wie es mir ging und was mir passiert war. Nach und nach wird klar, Meral Öktens Leben wird nicht mehr, wie es war. Ich war dann noch ein halbes Jahr in der Klinik, weil ich vollkommen am Ende war. Als sich ihre Situation immer weiter verschärft, muss sie eine Entscheidung treffen. Ich hatte mich nicht exmatrikuliert, immer noch nicht, glaube ich. Ich habe das in dem Jahr gemacht, dass Nordrhein-Westfalen irgendwann Studiengebühren eingeführt haben, ein paar Jahre lang. Da musste ich raus, weil das konnte ich nicht zahlen. Habe ich mich exmatrikuliert. Ja. Ich weiß aber nicht, in welchem Jahr das war. Das weiß ich nicht mehr genau. Das war 2006. Meral Ökten rutscht in ein tiefes Loch. Ihre gesundheitliche Situation wird sich in den Jahrzehnten danach nie mehr so verändern, dass sie arbeiten könnte. Sie wird immer wieder erwerbsunfähig geschrieben. Sie merkt, wie sehr sich ihr Leben verändert und wie anders es aussieht im Vergleich zu ihrer Kindheit, ihrer Jugend, ihren jungen Erwachsenenjahren. Ich hatte mich ja schon, da das ja schon recht früh war, sozusagen davon getrennt, irgendwelche Markensachen zu kaufen. Das war so das Erste, was man fallen lässt. Dann geht man tatsächlich kaum noch weg. Also ich bin als Studentin, wie gesagt, ich hatte als Studentin damals, meine Eltern mich noch voll finanziert haben, besseren Lebensstandard. Ich bin regelmäßig mit anderen Leuten essen gegangen. Also sowas gar nicht mehr. Also jedes Ausgehen ist eigentlich eine Geldausgabe. Man muss sich ganz genau überlegen, was man macht. Meral Öktens Krankheit, der Abbruch ihres Studiums, die finanziellen Probleme und Hürden, vor denen sie nun Tag für Tag steht. Die fallen damals in eine Zeit gesellschaftlicher Debatten rund um den Sozialstaat und was er eigentlich leisten soll und leisten kann. Die Auseinandersetzung rund um Sozialhilfe, Sozialleistungen und Co. wird damals immer wieder auf einen Begriff, auf eine Diskussion heruntergebrochen. Hartz IV. Hartz IV. Wir gehen zurück in den März 2003. Die Arbeitslosenzahl liegt bei über 4 Millionen Menschen. und der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder kündigt einschneidende sozialstaatliche Reformen an. Die Agenda 2010. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Und Teil dieser Reformen sind die Hartz-Gesetze. Ihren Namen haben sie, weil sie auf Vorschlägen basieren, die von einer von der Bundesregierung eingesetzten Kommission gemacht wurden, die der deutsche Manager Peter Hartz leitete. Die Hartz-Reformen sind in der deutschen Gesellschaft von Anfang an extrem umstritten. Die vier Gesetze nehmen mehrere Punkte in den Fokus. Sie vereinfachen Leiharbeit. Sie ermöglichen es einfacher, von der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit zu gehen. Sie befreien Minijobs von Steuern und Sozialabgaben. Und sie sehen zentrale Reformen in der Arbeitsvermittlung vor. Einer der Punkte, über die am härtesten gestritten wird: Die Hartz-Reformen sehen vor, dass die bis dahin geltende Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe in den wesentlichen Punkten zusammengelegt werden. Und zwar auf dem Niveau der bis dahin geltenden Sozialhilfe. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Sozialstaats sollten Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit und erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger eine einheitliche Grundsicherung erhalten. Für viele Menschen in der Arbeitslosigkeit bedeutet das damals finanzielle Einbußen. Doch die ganze Debatte rund um Hartz IV, die Agenda 2010 und die verabschiedeten Reformen, die bringen noch etwas ganz anderes mit sich. Deutschland Anfang der 2000er Jahre. Das bedeutet, die Charts werden dominiert von schnulzigen Balladen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten Staffeln von Deutschland sucht den Superstar. Bei der Tour de France liefert sich Jan Ullrich packende Duelle mit Lance Armstrong. Beide sind gedopt. Machtvolles Signal gegen Kriegspläne der Bush-Regierung. Und in Berlin gehen zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen den Irakkrieg zu protestieren. Es geht überhaupt nicht gegen Amerika. Der Sound der Nullerjahre. Und dann ist da dieser weitere Sound, der durch die deutsche Gesellschaft wabert. Er ist nicht neu, eigentlich so alt wie die politischen Debatten selbst. Aber er ist in diesen Jahren besonders klar hörbar. Für andere ist das Arbeitsamt zum Brötchengeber geworden, nicht immer gewollt. Aber viele nutzen einfach die soziale Hängematte des Wohlfahrtsstaates. Liefert das Amt nicht den passenden Job, dann arbeiten sie eben nicht. Deutsches Anspruchsdenken. Doch die Union will noch mehr. So fordert der CSU-Chef, weniger großzügig mit Sozialhilfe zu sein. Ich sehe, dass wir uns bei diesen Bereichen Dinge leisten, die sich kein anderes Land in Europa leistet. Dass wir zum Teil auch noch Abenteurerurlaube für schwer erziehbare Jugendliche bezahlen, die sehr, sehr viel Geld kosten. Auch die Regierung hat Pläne zur Sozialhilfe. Ein Gesetzentwurf aus dem Haus Ulla Schmidt sieht vor, Einmalzahlungen für Kleider oder Möbel künftig zu pauschalieren. So sollen bei den Kommunen erhebliche Verwaltungskosten gespart und gleichzeitig die Empfänger zu eigenständigem Wirtschaften befähigt werden. Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen. Meral Öktin kann sich gut an diese Zeit erinnern. Daran, wie sie die öffentliche Diskussion rund um die Hartz-Reform wahrgenommen hat. Wie sie ein Muster erkannt hat. Da kam wieder so die übliche anekdotische Evidenz. Man hat dann irgendeinen völlig abstrusen, nicht repräsentativen Fall genommen, in Zusammenarbeit mit einer Boulevardzeitung, hat das hochgespielt und hat dann so getan, als wäre das praktisch Standard. Und so ging das die ganze Zeit. Also es kam wirklich so Schlag auf Schlag. Ich erinnere mich noch eben an diesen Florida-Rolf. Als Florida-Rolf wird 2003, also in dem Jahr, in dem ganz Deutschland über die Hartz-Reform spricht, ein Mann bekannt, weil die Bild-Zeitung auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Niedersachsen aufmerksam wird. Der Mann stritt hierbei darum, dass Deutschland höhere Unterkunftskosten für seine Wohnung in Florida übernimmt. Die Gerichtsentscheidung? Besagte Wohnung ist zu teuer und dem Mann bleiben 6 Monate Zeit, sich eine angemessene Wohnung zu suchen. Die Boulevardpresse stürzt sich auf den Fall. Die Bild-Zeitung titelt: Er lacht uns alle aus. Wochenlang werden die Schlagzeilen nun von dem Fall dominiert. Auch die damalige Bundessozialministerin Ulla Schmidt äußert sich zu der Berichterstattung und erklärt öffentlich, dass es keine Sozialhilfe unter Palmen mehr geben würde. Innerhalb weniger Tage bringt die Regierung eine Gesetzesänderung durch den Bundestag. In Zukunft soll die Zahlung von Sozialhilfeleistungen ins Ausland nur noch sehr begrenzt möglich sein. Der Mann, der als Florida-Rolf bekannt wurde, kehrt später zurück nach Deutschland. Das Medieninteresse lässt nach. Der Tross zieht weiter. In den 2000er Jahren gibt es weitere Beispiele von einzelnen Menschen, die in die Öffentlichkeit gebracht werden, als Beispiel dafür, was schiefläuft bei der Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Zum Beispiel Arno Dübel, ein Mann in der Langzeitarbeitslosigkeit. Hier bei einem Auftritt in der Sendung Menschen bei Maischberger. Und Arno Dübel, Deutschlands glücklichster Arbeitsloser, so wurde er mal genannt. Guten Abend, Herr Dübel. Guten Abend. Ich habe gelesen, Sie feiern jetzt quasi 30 Jahre Arbeitslosigkeit und in dem Sinne haben Sie wirklich eine Feier gemacht. Ja, richtig. Was gab's denn? Wer ist denn schon 30 Jahre arbeitslos? Aber die meisten freuen sich nicht darüber. Ja, die meisten interessiert mich nicht, aber ich freue mich doch. Es ist wie bei so vielen Sachen, die eigentlich in ihrem Kern sehr kompliziert sind. Themen, bei denen man sich Debatten stellen müsste, die unbequem sind, verworren und ja, manchmal auch einfach nicht so leicht zu verstehen. Die einfache Diskussion schlägt die schwierige. Es ist viel leichter, sich einzelne Extrembeispiele herauszusuchen und an ihnen beispielsweise die Frage der Grundsicherung zu diskutieren. Menschen können dann entscheiden, auf welcher Seite stehe ich hier? Bin ich wirklich dafür, dass so jemand unser System ausnutzt? Die Antwort ist dann in aller Regel nein. Diese Form der öffentlichen Debatte hat einen Namen: Populismus. Ich spreche darüber mit Verena Benteler. Sie ist die Präsidentin des VDK, dem größten Sozialverband in Deutschland. Auch sie beobachtet dieses immer wiederkehrende Muster. Insgesamt ist natürlich schon so, dass es eine sehr, sehr einfache Sache ist, sich gegen diese Menschen zu stellen und gegen diese Menschen Stimmung zu machen. Und das verfängt eben auch bei Menschen, die nicht sehr viel Geld haben, die vielleicht schon in Arbeit sind, aber auch nicht so viel Geld haben. Bei denen verfängt das ganz schnell. Die glauben auch nicht, Mensch, vielleicht bin ich irgendwann in der Situation und freue mich dann auch, wenn ich Hilfe kriege. Sondern bei den Menschen verfängt ganz schnell der Glaube, aha, hier sind Menschen, die beuten den Sozialstaat nur aus. Hartz IV wird schließlich Realität und tritt zum 1. Januar 2005 in Kraft. Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe werden weitestgehend zusammengelegt. Die Agenda 2010 wird zur größten Sozialstaatsreform der vergangenen Jahrzehnte. Meral Öktin ist in diesen Jahren zwar nicht Teil derjenigen, über die bei dieser Debatte im Kern gesprochen wird, denn sie ist erwerbsunfähig, aber dennoch, sie sieht, wie die öffentliche Diskussion verläuft. Sie sieht die Vorurteile gegenüber Menschen, die keiner geregelten Arbeit nachgehen. Und sie bleibt weiterhin auf staatliche Unterstützung angewiesen. In den ersten Jahren wird sie immer wieder nur zeitweise erwerbsunfähig geschrieben und die Dauer dann entsprechend immer wieder verlängert. Am Anfang war das noch sehr engmaschig, da war das so mindestens jedes halbe Jahr oder sogar häufiger, ich weiß gar nicht mehr. Und später war das dann so alle paar Jahre und irgendwann waren das wirklich sehr große Abstände. Bis dann schließlich eine Entscheidung ansteht. Sie beantragt bei der Rentenanstalt eine dauerhafte und volle Erwerbsminderung. In Zusammenarbeit mit meiner Sachbearbeiterin, die hat das vorgeschlagen, die meinte, so jetzt langsam können wir ja mal beantragen bei der Rentenanstalt eine dauerhafte volle Erwerbsminderung. Ich bin ja jetzt 57, es ist unwahrscheinlich, dass ich jetzt irgendwie eine Spontanheilung erleben werde. Und das haben wir dann gemeinsam auch dann beantragt bei der Rentenanstalt. Das ging dann auch anstandslos durch. Und seitdem bin ich eben sozusagen dauerhaft voll erwerbsgemindert. Die Geschichte von Meral Öktin ist auch deshalb so interessant, weil sie seit Jahrzehnten in einem System ist, in dem die Debatte darum, was denn gerade so genug ist, eigentlich niemals endet. Im Sommer 2025 fordert der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, dass alle Bundesministerien sparen müssten. Die öffentliche Diskussion rund um die Ausgestaltung des deutschen Sozialstaats nimmt wieder richtig Fahrt auf. Ein Herbst der Reformen soll folgen. Ich treffe mich in diesen Wochen mit sozialpolitischen Sprecherinnen und Sprechern unterschiedlicher Bundestagsfraktionen. Und auch hier wird schnell klar, die Vorstellung davon, welchen Sozialstaat wir uns in Zukunft leisten können und sollen, gehen teilweise weit auseinander. Das hier sagt zum Beispiel Annika Klose von der SPD. Also ich glaube, wenn man die Menschen in Deutschland fragen würde, ob sie tatsächlich den Sozialstaat für zu groß halten, würde vielleicht einer Pauschalität jemand zustimmen. Aber wenn man dann fragt, sie kriegen zu viele Gesundheitsleistungen über ihre Krankenkasse, glauben sie, dass die Pflegeversicherung ihnen genug liefert, finden sie, dass das Elterngeld wieder abgeschafft werden sollte? Ich glaube, da würden die Umfragen sehr anders aussehen. Finden sie, dass jemand, der gerade gar kein Einkommen hat, weil die Person arbeitslos ist, nichts mehr bekommen sollte? Ich glaube nicht, dass das Mehrheiten finden würde in diesem Land. Und Marc Biadatz von der CDU-CSU-Fraktion, also der Koalitionspartner der SPD, bekräftigt den Satz von Bundeskanzler Friedrich Merz, dass wir uns den Sozialstaat in seiner jetzigen Form nicht mehr leisten können. Der Satz gilt dann, wenn die wirtschaftliche Leistung gerade so ist, wie sie jetzt ist. Und das heißt, dass wir gerade wirtschaftlich nicht wachsen. Also sprich, und die Arbeitslosenzahlen jetzt ja über 3 Millionen angewachsen ist. Deswegen ist der Satz schon noch richtig, denn wir wollen denjenigen helfen, die Hilfe brauchen. Und deswegen muss der Sozialstaat auch sich darauf konzentrieren. Meral Öktin ist mittlerweile Expertin darin, die öffentliche Debatte rund um den Sozialstaat mitzuverfolgen. Jede Entscheidung, die in der Politik getroffen wird und möglicherweise Auswirkungen auf Leistungen hat, die sie bezieht, beeinflussen ihr Leben ganz direkt. Hauptthema dabei immer das Geld. Und zwar Tag für Tag, seit Jahrzehnten. Ich bin kurzsichtig seit Studententagen. Und habe damals natürlich eine Brille gehabt, die meine Eltern bezahlt haben. Und damals war das ja so, dass Brille und Glas, dass das unfassbar teuer war. Das war richtig, also es kostet immer mehrere, ich weiß gar nicht, waren es schon Euro oder D-Mark, weiß gar nicht mehr. Es war sehr teuer, deswegen haben das dann meine Eltern damals noch bezahlt. Die Brille habe ich noch, meine Augen haben sich verändert und ich brauchte eigentlich eine neue Brille. Das letzte Mal, dass ich Meral Öktin traf, ist gute 3 Jahre her. Schon damals erzählte sie mir, dass sie eine neue Brille bräuchte. Ja, ich habe mir bis heute keine Brille gekauft. Ich habe mich erkundigt, dass es inzwischen schon etwas preiswertere Brillen gibt. Ich werde das mal versuchen. Ja, aber das sind immer diese großen Sachen, sind natürlich immer total, also da schrecke ich immer davor zurück, das zu kaufen. Und mache das wirklich nur, wenn es absolut sein muss. Aber es sind eben nicht nur die größeren Anschaffungen, die hin und wieder anfallen. Es ist diese Frage, die sie sich Woche für Woche stellt. Wie soll ich mir das alltägliche Leben leisten? Ich gehe also eigentlich fast nur in Discounter und Sachen, die ich da nicht finde, die kaufe ich dann in anderen. Aber das ist zeitaufwendig, Lebensmittel einkaufen. Sonntags nimmt sie sich die Werbeprospekte der Supermärkte, schaut nach, was es in welchem Laden gerade günstig gibt, hält Ausschau nach runtergesetzten Produkten, die sie sich ansonsten kaum leisten kann. Also Fleisch zum Beispiel, Fisch oder sowas, ja. Das ist ja exorbitant teuer geworden. Manchmal, so erzählt sie es, wenn die Preise wieder mal kräftig gestiegen sind und sie im Supermarkt steht, dann spürt sie Panik in sich. Der Kaffee beim Discounter ist wieder ein Euro teurer, einen ganzen Euro teurer geworden. Also ich könnte ausflippen, wirklich. Lange Zeit hat sie ein Ausgabenbuch geführt. Gerade macht sie es etwas weniger, weil es ihr wieder schlechter ging. Ihre Kleidung besorgt sie sich in Secondhand-Sozialkaufhäusern. Dinge zu ihrem Vergnügen sind nicht drin. Falls ihr etwas Wichtiges kaputt geht, überlegt sie sich genau, wie sie eine Neuanschaffung möglichst vermeiden oder herauszögern kann. Und es geht noch weiter. Also ich esse zum Beispiel nur 2 Mal am Tag. Mit Brot und Aufschnitt kann man echt viel sparen, wenn man da nicht so viel davon isst. Und wir haben ja, glaube ich, das ist sowas wie 6 Euro am Tag, dürfen wir ja nur ausgeben für Essen. Also den ganzen Tag, ja, da sind alle Mahlzeiten drin und Getränke. 6 Euro, das ist nicht so einfach, ne, das einzuhalten. Ja, und ansonsten gebe ich praktisch kein Geld aus. Meral Öktin bezieht Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Dadurch erhält sie den gleichen Satz, der ihr auch im Bürgergeld zustehen würde. 563 Euro pro Monat. Gut 195 Euro sind dabei für Lebensmittel und nicht alkoholische Getränke vorgesehen. Das macht gut 6,40 Euro für Lebensmittel pro Tag. In den Wochen, als Meral Öktin und ich dieses Mal miteinander sprechen, nimmt in Deutschland also die Diskussion rund um Sozialstaatsreformen wieder Fahrt auf. Und Meral Öktin hat Angst. Mal wieder. Das ist absolut schrecklich. Also ich habe wirklich massive Angstzustände. Ich habe Albträume regelrecht. Also was eines der schlimmsten Dinge ist, ist, wenn die Kosten der Unterkunft gedeckelt werden. Also es bedeutet, das, was wir bekommen für die Miete und die Heizung, was ja sowieso gedeckelt ist. Ne? Es gibt, also das ist auch eben eine weit verbreitete Lüge. Man könnte jetzt in Luxuswohnungen ziehen. Ich lebe ja hier in einer Sozialwohnung. Ja, also das ist ein gedeckelt. Ne? Man darf nur eine ganz bestimmte Grenze an Miethöhe haben. Das wollen die jetzt pauschalieren. Und Pauschale, das weiß ich aus Erfahrung, bedeutet, wenn im Sozialrecht immer, es wird weniger bezahlt als vorher. Ne? Die wollen ja sparen. Also darauf läuft es ja letztendlich hinaus. Und wir finden ja sowieso schon keine Wohnung mehr. Also in 2 Jahren verliere ich diese Sozialwohnung, weil die Mietpreisbindung endet. Ja? Und dann muss ich eine neue Wohnung finden. Das wird sowieso schon unmöglich sein. Wenn ich jetzt noch weniger Geld dafür zur Verfügung habe, dann weiß ich nicht, was ich mache, wo ich da lande. Unter der Brücke, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe wirklich Angst, obdachlos zu werden. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Über den Sozialstaat zu diskutieren, das ist oft einfach. Jeder hat irgendwie eine Meinung. Wir müssen mehr einsparen, wir müssen mehr ausgeben, wir müssen den Sozialstaat grundlegend neu denken. Leistung muss wieder im Mittelpunkt stehen. Oder auch, die Maschen in diesem Hilfsnetz sollten viel enger sein, damit der Begriff Sozialstaat seinen Namen weiterhin verdient. Dass diese Diskussion sich so oft simpel anfühlt, jeder eben eine Meinung hat, das liegt vielleicht an 2 Gründen. Auf der einen Seite vereinfacht der Begriff an sich natürlich die Debatte. Und klar, in gewisser Weise ist das notwendig, denn nicht jeder Mensch kann die 13 Sozialgesetzbücher im Detail kennen. Niemand kann das. Es braucht also eine Form der Vereinfachung, damit gesellschaftliche Debatte überhaupt stattfinden kann. Auf der anderen Seite wird die Diskussion eben auch leichter, weil wir die emotionale Seite, die menschliche Seite, häufig ausblenden. Der Sozialstaat in Deutschland ist für Menschen da. Menschen mit Geschichten. Menschen wie Meral Öktem, die es schwer im Leben haben, die Hilfe brauchen. Er ist für Menschen da, die in die Arbeitslosigkeit rutschen, die krank werden, die im Alter nicht genug Geld haben. Wenn wir über den Sozialstaat diskutieren, blenden wir die Millionen von menschlichen Geschichten dahinter oft aus. Egal mit wem man spricht, letztlich geht es dann vor allem immer nur um eines. Geld. Geld. Geld. Geld. Und klar, die Wahrheit ist, damit ein Sozialstaat seinem Namen gerecht wird, braucht er genau das. Geld. Wir sprechen dann meistens über 2 Seiten. Auf der einen sind die, die sozialstaatliche Leistungen beziehen. Im Grunde also über uns alle. Auf der anderen Seite sprechen wir über diejenigen, die den Sozialstaat finanzieren. Und auch das ist die Gesellschaft als Ganze. Eine Gruppe, die wir dabei häufiger aus dem Blick verlieren, diejenigen, die überhaupt erst dafür sorgen, dass der Sozialstaat in der Realität funktioniert. Dass er bei den Menschen ankommt. Die Orte, an denen diese theoretische Debatte rund um Ausgaben und Einnahmen, um Leistungen, Leistungskürzungen, um wirtschaftliche Möglichkeiten und Grenzen mit Leben gefüllt wird. Guten Morgen. Morgen. Hi. Hi. Ja, ja. Hi, morgen. Hi, Maurice Knipper. Hi. Schön. Wir sehen uns mal. Ja, endlich. Immer telefoniert. So. 6.45 Uhr an einem Freitagmorgen in Wuppertal-Barm. Maurice Knipper kommt mit solch einem schwungvollen Schritt durch die Tür gelaufen, dass man die frühe Uhrzeit glatt vergisst. Er läuft geradewegs durch die Flure des Pflegedienstes Wessel, bei dem er arbeitet, bis er in einen kleinen Raum im hinteren Teil des Gebäudes gelangt. Kurzerhand lässt er fallen, dass heute die kleine Runde ansteht. 17 Wohnungen muss er anfahren. Ja, also und es ist eine kleine Runde. Es ist eine kleinere Runde, okay. Eine kleine Runde, genau. Okay, was ist die große? 30. Ja. Wirklich, okay, 30. 35. Boah. Die kleinere Runde, das schon mal vorab, wird an diesem Tag insgesamt gut 6 Stunden dauern. Gezielt sucht Maurice Knipper an diesem Morgen Unterlagen und Hausschlüssel zusammen. Er ist 32 Jahre alt. Seit 2013 arbeitet er in der Pflegebranche. Für ihn war früh klar, dass er ambulante Pflege machen und unterwegs sein will. Die Leute in ihren eigenen 4 Wänden besuchen. 2020 dann, zur Corona-Pandemie, kam er zum Pflegedienst Wessel in Wuppertal-Barmen. Man muss immer vorher überlegen, wenn man losfährt, hat man alles dabei. Das Ärgerlichste ist nicht, wenn man irgendwo Kilometer weit wegsteht und wieder umdrehen muss. Verdammt, da war was. Ja, das frisst Zeit ohne Ende. Geschlüssel habe ich, Tabletten habe ich. Maurice Knipper, das muss man jetzt einfach mal kurz sagen, ist ein Mann, dem man abnimmt, dass er häufig einfach gut drauf ist. Er ist sympathisch, so Typ, wenn ich mal alt bin und gepflegt werden muss, dann freue ich mich, wenn ein Maurice Knipper reinkommt. Er steigt in seinen schwarzen Dienstwagen und fährt los. Bis zur ersten Station sind es nur ein paar Minuten. An diesem Tag ist alles dabei. Da ist die ältere Dame in der ersten Wohnung an diesem Morgen mit dem alten Sofa und den Wänden, an denen die Tapete schon herunterkommt. Schon als Maurice Knipper vorfährt, schaut sie aus dem Fenster auf die Straße, eine heiße Tasse Kaffee in der Hand. Er misst ihren Blutzucker. Im Hintergrund läuft der Fernseher. Sie kriegt die Kerze nicht angezündet. Maurice Knipper macht auch das noch kurz. Na, wir machen jetzt mehrere Sachen. Einmal Medikamentengabe und Blutzuckermessung. Immer meine Hände anwärmen. Ja, sicher, damit das auch gleich kommt. Ich hab gesagt, das ist eine gute Idee. Damit ich auch gleich ein bisschen Blut bekomme. Mhm. So, gut. So. So, jetzt müsste es aber gehen. Maurice Knipper gibt dem Sozialstaat in Deutschland ein Gesicht. Man hätte an dieser Stelle unzählige Menschen begleiten können, die das machen. In Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in Büros, in denen BAföG-Anträge bearbeitet werden. Wie gesagt, Deutschland gibt Jahr für Jahr gut 1,3 Billionen Euro für Soziales aus. Das Geld fließt also irgendwo hin. Die Pflege von Menschen ist, wenn wir über den Zustand des Sozialstaats sprechen, aus 2 Gründen ein gutes Beispiel. Zum einen haben wir hier ein großes Finanzierungsproblem. Es geht mal wieder ums Geld. Wie viel nehmen wir ein? Wie viel können wir ausgeben? Diese Fragen stehen bei der Pflege immer im Fokus. Auf der anderen Seite gibt Maurice Knipper dem Sozialstaat ein handelndes Gesicht. An ihm kann man die menschliche Seite des abstrakten Begriffs sehen. Ich habe mal versucht, die Kerze anzumachen, aber habe ich nicht geschafft. Ich mache das gleich schnell. Die riecht lecker, die Kerze doch. 7 Minuten. Dann schließt sich an diesem Morgen die erste Tür wieder hinter ihm. Ab ins Auto, weiter. Es gibt ja Leistungen, die von der Pflegekasse oder Krankenkasse bezahlt wird. Das waren jetzt alles Leistungen, die über eine Verordnung liefen. Das heißt, alles wird von der Krankenkasse bezahlt. So. Jetzt haben wir 3 Sachen gemacht. Wir haben eine Medikamentengabe gemacht, wir haben eine Blutzuckermessung gehabt und wir haben Insulin gespritzt. Und davon wird nur das Teuerste bezahlt. In diesem Fall ist es egal, denn alle 3 Leistungen sind, laut Maurice Knipper, gleich teuer. Es gab Zeiten, da konnte man mit 15, 17, 18 Kunden im Frühdienst wirtschaftlich unterwegs sein. Mittlerweile ist es halt so, so eine Tour ist halt auch erst wirtschaftlich, je nachdem, wer sie fährt. Kommt halt auch noch auf die Qualifikation an. Erst so um die 30, 35 Kunden. Ne? So, und wenn man sich jetzt dann nur vorstellt, man hat quasi jetzt 3 Leistungen, kriegt eine bezahlt von den 3 Durchführungen. Ja? Und dann ist es halt schon besser, man ist schneller. Aber ich bin halt auch nicht so der Typ und ich glaube, das teile ich mit meinen Kollegen auch, alle, die da egal wo reingehen, die haben keine Lust auf dieses Rein, zack, zack, zack, zack, und wieder weg. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden in Deutschland 2023 insgesamt 82,4 Milliarden Euro in ambulanten, stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen ausgegeben. 2013 waren es noch 42,4 Milliarden Euro. Die Kosten haben sich also innerhalb von 10 Jahren fast verdoppelt. Bei den sogenannten pflegerischen Leistungen, die von privaten Haushalten oder Angehörigen erbracht werden, sieht die Situation noch mal heftiger aus. 2023 wurden hier insgesamt 21,6 Milliarden Euro ausgegeben. 2013 lagen die Ausgaben noch bei 7,2 Milliarden Euro. Ein Plus von gut 200%, eine Verdreifachung innerhalb von 10 Jahren. Einer der Hauptgründe dafür ist, laut Statistischem Bundesamt, dass der Begriff der Pflegebedürftigkeit seit 2017 weiter gefasst ist und deshalb mehr Menschen als pflegebedürftig eingestuft werden. Ulrich Becker vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München glaubt, dass wenn wir über die Finanzierung des Sozialstaats und seiner Probleme sprechen, die Pflegeversicherung sich dafür besonders eignet. Die Pflegeversicherung ist vielleicht übrigens sogar das beste Beispiel. Da werden wir die demografische Entwicklung demnächst auch sehr stark spüren. Und da muss man ganz einfach sehen, mittlerweile ist es so, dass die einfach nicht liquide ist. Das heißt, da sind also ganz dringend jetzt irgendwelche Verbesserungen erforderlich. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung liegt 2025 bei 3,6%. 2024 hat die Pflegeversicherung mit einem Defizit von 1,54 Milliarden Euro abgeschlossen. Es gibt für sowas ein Wort. Krise. Weiter geht's. Maurice Knipper fährt das nächste Ziel an. Da ist diese eine Frau, die er besonders mag. Und sie ihn auch, mit der er sich so gerne neckt. An diesem Morgen liegt sie schlafend auf dem Sofa. Was ist das denn? Morgen. Was soll das denn? Morgen. Ja, ich könnte immer länger schlafen. Nee. Ich bin dann seit halb drei schon wach. Das ist mir egal, wenn ich hierhin komme, dann hast du nicht zu schlafen. Ein paar Späße, Blutzucker messen. Gesprächsthema heute. Es gibt Mäuse im Haus. Jemand hat welche gesehen. Die Frau hat sicherheitshalber ihre Tür jetzt noch mal zusätzlich abgedichtet. Wieder 7 Minuten. Und weiter. Eigentlich wollte Maurice Knipper Schreiner werden. Auch heute bastelt er in seiner Freizeit an Dingen herum. Gerade baut er einen Wohnwagen um. Doch Schreiner ist er dann doch nicht geworden. Das war tatsächlich einfach so ein familiärer Schicksalsschlag, ne? Oder was heißt Schicksalsschlag? Passiert halt, ne? Und dann war das halt so, dass der Opa dann irgendwie ein Problem hatte. Und dann waren wir auf Intensivstation, dann fing das irgendwie an. Und okay. Habe ich mich da so umgeguckt, habe eigentlich gedacht, so eigentlich ist das ja auch geil, ne? Hier so mit so Maschinen rumzuwerkeln, so keine Ahnung von nichts gab damals. So. Und dann, genau, und dann kam das irgendwie so. Da ist die Frau, die im Rollstuhl sitzt und heute Geburtstag hat. Maurice Knipper hat eine lilafarbene Orchidee für sie dabei. Da ist der Mann mit der riesigen Wunde am Bein, der Maurice Knipper beim Wechseln des Wundverbands ein wenig zu genau erklärt, wie er seine Arbeit machen muss. Da ist die andere Frau mit der riesigen Wunde am Bein, der nicht die passenden Verbände zugestellt wurden, weshalb Maurice Knipper etwas mit dem Material improvisieren muss, das noch da ist. Da sind die Menschen in den Kleinwohnungen, in denen man gleich sieht, dass Geld ein Thema ist. Und die Menschen in den großen Häusern mit Garten, wo man genauso schnell sieht, dass Geld kein Thema ist. Maurice Knipper hält sich zurück, wenn man ihn danach fragt, wie er auf die Situation der Pflege in Deutschland blickt. Wann immer er ansetzt, versucht er, einen positiven Dreh reinzukriegen. Positiv auf seinen Beruf, die Umstände und die Zukunft zu blicken. Nur einmal. Er erzählt gerade, dass er die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung gemacht hat, jetzt mehr im Büro sitzt, Touren plant. Da sagt er, dass er jetzt besser verstehe, wie stark es darum ginge, auf Wirtschaftlichkeit zu achten. Vielleicht ist es ein Charakterzug von ihm. Vielleicht will er aber auch einfach nicht zu politisch werden, wenn es um Pflege, den Sozialstaat und die Frage nach dem Geld und der Finanzierung geht. Dafür ist jemand anderes zuständig. Sein Chef. Michael Wessel sitzt an einem runden Tisch mit weißer Tischdecke in einer großen Halle. Früher standen hier Druckmaschinen. Das Gebäude war mal eine Druckerei. Heute hat er hier seinen Pflegedienst. Michael Wessel betreibt nicht nur den ambulanten Pflegedienst, sondern auch unterschiedliche Pflegewohngemeinschaften und ein Wundzentrum. Seit 29 Jahren. In seinem Unternehmen arbeiten über 280 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In der Halle, in der er sitzt, findet einmal im Monat ein Tanztee für Senioren statt. Michael Wessel, ein Mann mit Halbglatze und etwas krausem Haar, wirkt entspannt, wenn er von der Geschichte seines Unternehmens erzählt. Kurzer Transparenzhinweis. In diesen Monaten macht Michael Wessel auch Kommunalwahlkampf. Wenn man durch Wuppertal fährt, ist sein Bild auf Plakaten zu sehen. CDU. Doch weiter. Die Geschichte seines Pflegedienstes ist auch deshalb interessant, weil Michael Wessel einen Einblick geben kann in 3 Jahrzehnte Pflegearbeit. 29 Jahre ist es her, dass er sein Unternehmen gegründet hat. Erst kurz zuvor, 1995, wurde in Deutschland die Pflegeversicherung als neue Sozialversicherung eingeführt. Und die Pflegeversicherung hat damals ja, ich sag mal, ein Ziel gehabt, nämlich die Menschen zu Hause und möglichst lange zu Hause zu unterstützen. Und so hat das angefangen, auch mit mir. Ich habe diesen Pflegedienst gegründet, eigentlich ganz alleine, und habe dann mit einer Mitarbeiterin, die ich gewinnen konnte, mit der habe ich angefangen. Und dann haben wir allmählich die ersten Kunden zu Hause versorgt. Und aus dieser Versorgung wurden dann halt immer mehr Kunden, die letztendlich Hilfe und Unterstützung brauchten. Michael Wessel erinnert sich noch gut, was für eine Stimmung damals unter Unternehmerinnen und Unternehmern herrschte. Nach Einführung der Pflegeversicherung sind tatsächlich die Pflegebetriebe wie Pilze aus dem Boden geschossen. Wir haben uns alle die Frage gestellt, naja, wie soll der Markt das denn aushalten ohne eine Regulation dieser Dienste? Es hat sich aber dann im Laufe der Jahre herausgestellt, dass tatsächlich der Bedarf so extrem hoch war, dass die Existenz dieser Unternehmen tatsächlich auch berechtigterweise auf dem Markt stattgefunden hat und auch sich etablieren konnten. Dann kam eine Zeit, wo es tatsächlich so viele Pflegebetriebe gab, dass viele und auch ich gesagt haben, naja, wir haben gutes und viel Personal, aber uns fehlen die Patienten. Die Zeit gab es tatsächlich. Die Einführung der Pflegeversicherung war auch eine Reaktion auf eine immer älter werdende Gesellschaft. Klassische Familienbilder, die Frage, wer sich eigentlich um wen im Alter kümmert, all das unterliegt Ende des vergangenen Jahrtausends einem Wandel. Es braucht neue Formen der Versorgung, neue Formen der Versorgungsstrukturen. Ich glaube, dass man damals relativ spät gesehen hat, dass die Strukturen, aus denen diese Familienpflege kam, aufgebrochen waren. Wir haben auch schon 95 ja nicht mehr die Situation gehabt, dass die Menschen in Mehrgenerationenhäusern zusammengelebt haben, also Enkelkinder, Großeltern, Kinder, und man sich gegenseitig unterstützt hat. Ich kenne das von früher auch noch. Ja, da haben die Großeltern mit meinen Eltern in einem Haus gewohnt, und wenn die Großmutter tüdelig wurde, dann hat die zwar noch mit im Haus gesessen und hat vielleicht noch in der Küche geholfen, aber das hat man so hingenommen. Hier nochmal Norbert Blüm, der damalige Minister für Arbeit und Sozialordnung, der sich in den 90er Jahren massiv für die Einführung der Pflegeversicherung einsetzte. Die, die das machen, das sind meistens Frauen. Das sind die stillen Samariter unseres Sozialstaates. Zum Dank dafür, dass sie nicht erwerbstätig werden können, sind sie dann im Alter selber Sozialhilfeempfänger. Das kann nicht so bleiben. Wir brauchen eine anständige Antwort auf das Thema Pflege. Und auf einmal wurde aus diesem, naja, das ist ein ganz normaler Zustand, dass jemand alt werden darf und vielleicht auch tüdelig, ist natürlich mit immer höher werdender Lebenserwartung das Thema daraus geworden, naja, da entwickeln sich demenzielle Erkrankungen, die hätten wir wahrscheinlich früher gar nicht erlebt, weil wir nicht so alt geworden sind. Aber natürlich der demografische Wandel hat dafür gesorgt, dass eben halt, weil wir vielleicht glücklicherweise, aber auch dummerweise so alt werden, natürlich viele, viele Krankheiten und Erkrankungen, auch neurologische Erkrankungen erleben, die eine andere Versorgungsqualität mit sich bringen müssen. Doch bei der Einführung der Pflegeversicherung, so sieht es Michael Wessel heute, 30 Jahre später, habe man etwas vergessen. Gute Kommunikation. Er sieht es so. Die Einführung habe auf viele Menschen so gewirkt, als bräuchten sie sich in Zukunft keine Gedanken mehr darum machen, wie sie im Alter versorgt werden und wer sie mal pflegt. Wir stehen entgegen den Miesmachern auf sicherem finanziellen Fundament. Das ist keine Nachkarte-Geschichte, das ist eine Klarstellung. Also die Pflegeversicherung war ja immer schon nur als Teilkaskoversicherung auf den Markt gebracht worden. Ich glaube, damals zu kommunizieren, was die Pflegeversicherung denn leisten kann und was sie nicht leisten kann, ist sicherlich hinten runtergefallen, weil natürlich viele gedacht haben, okay, ich kriege ein doppeltes Netz und doppelten Boden und alle werden mich schon auffangen, wenn ich pflegebedürftig werde. Das ist bis heute ja nicht so. Das ist auch bis heute nicht der Gedanke gewesen, sondern der Gedanke war, ich kriege Unterstützung im Rahmen, so wie es möglich ist. Ich kriege Unterstützung, die zumindest mal die körperlichen Notwendigkeiten, also die handwerklichen Dinge, die ich nicht mehr schaffe, wo ich Probleme habe, mich zu waschen und zu versorgen, da kriege ich Hilfe. Teilwaschung, Ganzwaschung, das Wechseln von Inkontinenzartikeln. All diese Dinge findet man in den Leistungskatalogen der damaligen Pflegeversicherung. Und klar, genau das braucht man im Alter, wenn man diese Dinge eben nicht mehr alleine schafft. Doch andere Aspekte, die darüber hinausgehen? Aber in diesem Leistungskatalog hat sich damals nicht ein kleinster Hinweis darauf gefunden, dass das Vorlesen, dass ich gehe mal mit Ihnen um den Block, wir gehen mal zusammen einkaufen, ich lese Ihnen aus der Zeitung vor, ich hole Ihnen morgen ein Brötchen mit, wenn ich komme. All diese Leistungen fehlen, und zwar bis heute. Sondern es ist ein reiner Defizitkatalog, der eigentlich nicht dafür sorgt, dass ich tatsächlich teilhaben kann am normalen Leben. Wo fangen Sie an? Die Grenzen des Sozialstaats. Da ist sie wieder, diese Frage. Was kann er leisten? Wofür ist er verantwortlich? Und welches System wollen wir gemeinsam finanzieren? All diese Fragen muss man sich immer wieder stellen. Die Pflegeversicherung ist dafür ein gutes Beispiel. Denn auch hier gab es immer wieder Veränderungen. Die Leistungskataloge wurden angepasst. Pflegestufen kamen hinzu. Gesellschaftlicher Wandel führte zu Veränderungen. Und immer wieder sind genau diese Veränderungen vor allem eines. Ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Es hat dann verschiedene Dinge gegeben, die die Politik nachgesteuert hat. Nämlich Unterstützungsleistungen insofern, dass es dann eine Pauschale gab und die eingeführt worden ist, wo ich hauswirtschaftliche Unterstützung bekomme, wo ich heute so einen Entlastungsbetrag bekomme, wenn ich einen Pflegegrad habe. Aber dieser Entlastungsbetrag ist unabhängig des Pflegegrades und liegt bei, glaube ich, 124 Euro im Monat. Kurzer Einschub. 2025 sind es 131 Euro pro Monat. Und von diesem Entlastungsbetrag kann man dann Dinge, ich sag mal, wählen und buchen, die man denn dann noch zusätzlich braucht. Ich habe mich damals schon gefragt, was machen denn die Menschen, die jetzt, ich sag mal, im Rahmen dieser Pflegeversicherung sich waschen und versorgen lassen zu Hause und aber auch nicht mehr kochen können. Und wenn ich mir dann den Katalog angeguckt habe, was denn das Essen auf Rädern im Monat noch kostet, dann sind viele an ihre Grenze gekommen, was denn tatsächlich in der Priorität nicht mehr funktioniert. Und jetzt sind wir bei einer Beobachtung zum deutschen Sozialstaat, die Michael Wessel in all den Jahren immer wieder gemacht hat. Und dafür muss auch der Sozialstaat herhalten, nämlich Strukturen nachzubessern und auch nachzujustieren. Und die Geschwindigkeit der Nachjustierung ist aus meiner Sicht nicht schnell genug. Er habe fast 30 Jahre lang riesige Freude an seinem Beruf, sagt Michael Wessel. Aber einige Entwicklungen würden ihn zum Nachdenken bringen. Pflegekosten sind Kosten, die eben auch zum Teil aus den sozialstaatlichen Leistungen bezahlt werden. Sie sollen für die Menschen bezahlbar sein. Gleichzeitig sollen Menschen, die in der Pflege arbeiten, gutes Geld für ihre Arbeit bekommen. Und allzu häufig klafft zwischen dem Anspruch und der Realität eine Lücke, in der Probleme sichtbar werden. Als vor 2 Jahren die Tarifpflicht eingeführt wurde, oder vor 3 Jahren die Tarifpflicht eingeführt wurde, waren viele von uns ganz euphorisch und haben gesagt, und ich auch, schließe mich da nicht aus, haben gesagt, endlich, werden dann Pflegekräfte auch so bezahlt, wie sie es letztendlich auch verdienen. Für ihre Leistung, für ihren Stress, für alles. Und die Politik hat zu diesem Zeitpunkt gesagt, ich meine, es wäre damals der damalige Gesundheitsminister Spahn gewesen, der gesagt hat, mit der Einführung dieser Tarifpflicht werden wir die Träger auskömmlich refinanzieren. Und da haben sich alle drauf verlassen. Doch dieses Versprechen sei nie eingelöst worden. Wir standen auf einmal alle da und haben im Schnitt 20-25% höhere Lohnkosten gehabt. Und die Refinanzierung vor 3 Jahren war dann ganze 5-7%. Und das hat dazu geführt, dass viele geguckt haben, wofür bist du denn angetreten? Warum bist du irgendwann mal im Markt angetreten? Doch nicht nur, weil du selbstlos sein wolltest und Patienten versorgen wolltest, sondern du bist auch als Unternehmer angetreten. Was Michael Wessel hier beschreibt, ist im Grunde das Dauerthema, wenn es um den Zustand und die Zukunft des deutschen Sozialstaats geht. All diese Leistungen, die er und sein Team erbringen, kosten Geld. Die Pflegeversicherung ist ein gutes Beispiel dafür, wo der Sozialstaat und der Grundgedanke, der dahinter liegt, zu scheitern drohen. Der Pflegeversicherung droht laut dem Bundesrechnungshof in den nächsten Jahren eine Finanzierungslücke in Höhe von mehreren Milliarden Euro. Bis 2029 könnte das Finanzierungsdefizit demnach auf über 12 Milliarden Euro anwachsen. Alle sind sich einig, auch die Pflegeversicherung braucht eine grundlegende Reform, um die Pflege in Deutschland auf solide finanzielle Beine zu stellen. Wenn Michael Wessel auf all diese Aspekte blickt, dann sieht er viele Dinge, die ihn beschäftigen. Die Insolvenzwelle, die die privaten Pflegedienste in den vergangenen Jahren überrollt hat beispielsweise. Viele mussten dicht machen. Er sieht aber auch die Kundinnen und Kunden, die sich fragen, wie soll ich meine eigene Pflege eigentlich finanziell stemmen? Und die dann mit der harten Realität konfrontiert werden. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass nicht inzwischen 100% auch unserer Bewohner fast über den Sozialhilfeträger finanziert werden? Weil nämlich diese Menschen, die so viele Jahre eingezahlt haben, nämlich gar nicht gerne zum Sozialamt gehen. Weil sie nämlich sagen, da werde ich ja zum Sozialfall. Und dann erklären sie den Leuten mal, dass das ein völlig normaler Weg ist, anschließend zum Sozialfall zu werden. Und dann schlägt er einen großen Bogen. Vor 15 Jahren, als ich auch noch als Referent für eine Versicherung unterwegs war, habe ich den Leuten erzählt, wir müssten mal ehrlich damit umgehen, wie viel Prozent Beitragserhöhung es denn tatsächlich geben müsste. Und dann habe ich vor 15 Jahren gesagt, wir müssen vielleicht mal über nicht eine 0, nachdenken, irgendwas, sondern wir müssen vielleicht vor dem Komma mal eine 2, 3 oder 4 haben. Das gehört doch zur Wahrheit dazu, dass ich das tun muss und auch den Leuten hier und auch den Menschen, die in diesem Land wohnen, reinen Wein einschenke. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Politik hat nämlich diesen Teil nie ehrlich angefasst. Das Problem sei, so sieht es Michael Wessel, und dieser Aspekt lässt sich auf viele Bereiche des Sozialstaats und auf seine Finanzierung übertragen, dass man sich in der Politik selten dazu durchringe, Reformen, wie auch immer sie aussehen würden, überhaupt anzugehen. Weil man nämlich gedacht hat, wenn ich da nämlich den Leuten erzähle, dass dieser Teil so steigen wird, um einfach das Niveau einer qualitativ hochwertigen Versorgung zu erhalten, dann muss der Eigenanteil und der Teil, den die Leute investieren, viel höher sein. Das hat aber keiner hören wollen. Natürlich nicht. Weil ich natürlich über Legislaturperioden das nicht unbedingt anfassen möchte. Und immer denk, macht der Nächste. Das ist ja auch so ein Unding eigentlich. Aber gut, das ist die Vergangenheit. Doch wenn genau diese Reformen immer wieder ausbleiben, Entscheidungen aufgeschoben und politische Kompromisse nicht gefunden werden, dann kommt irgendwann der Punkt, wo nichts anderes mehr bleibt, außer handeln. Heute ist es so, dass ich denke, es gibt Milliarden Einnahmen, Steuereinnahmen, und irgendwie kommen wir in der Pflege immer als Letzte dran oder gar nicht dran, wenn es darum geht, wie kann ich denn priorisiert Steuern tatsächlich auch steuern. Und ich finde, die Menschen, die in diesem Land Versorgung brauchen und die Menschen, die in diesem Land Pflege brauchen, die haben es verdient, dass der Staat sich darum kümmert, dass er eine Priorisierung hernimmt und einfach diese Pflege sich auf die Agenda schreibt, und zwar ganz obendrauf. Dieser Gedanke von Michael Wessel mag stimmen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, Und das ist ein Teil des Problems bei der Debatte um die Ausgestaltung des Sozialstaats. Diesen Wunsch haben Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen. Geld fehlt immer. Und überall. In Berlin treffe ich einen Mann, bei dem, wenn man mit ihm über den Zustand und die Zukunft des deutschen Sozialstaats spricht, immer direkt so ein Ton mitschwingt, der dem Thema eine ganz besondere Wichtigkeit verleiht. Ich halte den Sozialstaat auch für eine Errungenschaft ersten Ranges, auf die wir nach wie vor trotz aller Schwierigkeiten stolz sein können. Mein Bestreben, mein Engagement geht eigentlich dahin, dass wir die positiven Seiten dieses Sozialstaats erhalten und dass wir Reformen in Angriff nehmen, die das gewährleisten. Das ist Rainer Schlegel. Rainer Schlegel war von 2016 bis 2024 der Präsident des Bundessozialgerichts. Er ist Mitglied der CDU. Und gleichzeitig ist er auch deshalb eine interessante Person, weil er sich während der Ausübung seiner Ämter immer wieder klar bei unterschiedlichen sozialpolitischen Fragen positionierte. Auch gegen die eigene Partei. Rainer Schlegel ist, das sagen wirklich viele, ein Mann der klaren Worte, der auch die Konfrontation nicht scheut. Und er ist ein Verfechter des Sozialstaats. Er sagt es ja gerade selbst, eine Errungenschaft ersten Ranges. Und gleichzeitig beobachtet er in den vergangenen Jahren, dass sich da etwas verändert. Diese Akzeptanz, glaube ich, bröckelt. Sie bröckelt aus zweierlei Gründen. Das eine ist, dass viele diese Komplexität nicht mehr nachvollziehen können, die die Zusammenhänge nicht mehr begreifen. Und das zweite ist, dass doch sehr viele Menschen sehen, dass wir diesen Sozialstaat vielleicht in den letzten Jahren überstrapaziert haben, dass wir an wirtschaftliche Grenzen geraten sind, insbesondere im Hinblick auf Pandemie und Ukraine-Krieg und all den daraus folgenden Konsequenzen für das Gesamtsystem, dass man sieht, wir geben eigentlich zu viel Geld aus in diesem System und niemand hat den Mut zu sagen, jetzt müssen wir Reformen angreifen, um dem irgendwie Einhalt zu gebieten, damit wir wieder ein gesundes Maß zwischen Beitragslast auf der einen Seite für die erwerbstätige Bevölkerung, also sprich die 20- bis 65-Jährigen und denjenigen, die auf der anderen Seite als Leistungsempfänger stehen, dass das ein ausgewogenes Verhältnis bleibt. Okay, Rainer Schlegel unterteilt also ziemlich klar, wo er die zwei großen Problemfelder aktuell sieht. Auf der einen Seite, so sagt er es, ist da die Sache mit der Unübersichtlichkeit. Und er muss es wissen. Schließlich hat sich Rainer Schlegel als Jurist und Präsident des Bundessozialgerichts über viele Jahre hinweg damit beschäftigt, durch den ganzen Paragraphendschungel des deutschen Sozialrechts durchzublicken. Also wenn man sich mal einzelne Gesetze anschaut, die sich zentral mit sozialstaatlichen Themen beschäftigen, wie beispielsweise die gesetzliche Krankenversicherung oder auch die soziale Pflegeversicherung, stellt man fest, dass im Laufe der Jahre immer neue Regelungen hinzugekommen sind. Es wird immer angestückelt, ohne dass man eine Konsolidierung vornimmt und auch mal wieder etwas vielleicht rausnimmt oder Vorschriften zusammenfasst. Also selbst Experten kommen in diesen Regelwerken nur noch mehr recht als schlecht zurande. Also ich war zuständig am Bundessozialgericht für zentrale Bereiche der gesetzlichen Krankenversicherung, zuletzt für das Krankenhausvergütungsrecht. Und diese Regelungen haben ein derart hohes Abstraktionsniveau, dass also niemand, der sich damit beschäftigt, mit gutem Gewissen behaupten kann, er kennt sich darin vollkommen aus. Wunderbar, oder? Wenn selbst Menschen, die sich über Jahre und Jahrzehnte mit solch speziellen Fachthemen auseinandersetzen, den Überblick verlieren, da kann man schon mal die Frage stellen, wie soll Politik da eigentlich noch erklärbar bleiben? Also selbst Experten verlieren in diesen Gebieten auf ihrem schmalen Feld den Überblick, weil es ein kurzlebiges Recht ist. Es kommt immer was dazu. Es ist total volatil und unglaublich schwierig, hier auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist das eine Problemfeld, das Rainer Schlegel aufmacht. Niemand hat mehr so richtig einen Durchblick. Und klar, das ist auch einer der Gründe, weshalb wir so oft vage über den Sozialstaat diskutieren. Und gleichzeitig lässt sich dieses Konstrukt nicht einfach so radikal vereinfachen. Dinge sind komplex und man darf sie auch nicht simplifizieren. Sozialstaat ist ein kompliziertes Gefüge, was immer komplexe Regelungen erfordern wird. Aber es gibt Bereiche, in denen man diese Komplexität zurückfahren muss, um die Substanz erhalten zu können. Und dann ist da das zweite Problemfeld, das Rainer Schlegel aufmacht. Und damit wären wir wieder bei der Frage nach der Finanzierung. Rainer Schlegel sagt, das System gerät an seine wirtschaftlichen Grenzen. Nicht nur bei der Pflegeversicherung, überall. Das, was der Sozialstaat ausschütte an Leistungen, müsse erwirtschaftet werden. Und hier kommen wir an eine heikle Stelle der Debatte. Alles, was wir an Leistungen in diesem Sozialstaat bewegen, muss zuvor erarbeitet werden. Das heißt, der Sozialstaat ist unbedingt darauf angewiesen, dass unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft funktioniert, dass wir leistungsfähig sind, dass wir genügend Beiträge und Steuermittel generieren können, um das, was von der Bevölkerung erwartet wird an Leistungen, auch finanzieren zu können. Und dieses Verständnis zwischen dem wirtschaftlichen, dem finanziellen Fundament und dem, was auf der Leistungsseite an Outcome erwartet wird, ist in weiten Kreisen nicht verbreitet, nicht bekannt, insbesondere auch bei vielen nicht, die sich als Lobbyisten, als Verfechter des Sozialstaats auf den Weg begeben, für diesen Sozialstaat zu kämpfen. Mein Name ist Verena Bentele, ich bin seit 2018 die Präsidentin des Sozialverband VDK. Unser Sozialstaat lebt, das ist die positive Nachricht. Unser Sozialstaat braucht aber dringend auch Unterstützung. Er braucht Pflege, er muss gewertschätzt und gewürdigt werden und er muss eben auch entwickelt werden. Sowohl die Menschen, die Gesellschaft als auch die Welt verändern sich und das fordert natürlich auch unseren guten, alten und sehr geliebten Sozialstaat. Verena Bentele ist die Präsidentin des größten Sozialverbands in Deutschland, dem VDK. Und wie die allermeisten Menschen, die in dieser Geschichte auftauchen, hat sie eine völlig klare Position in Sachen Ausgestaltung und Zukunft des deutschen Sozialstaats. Ich finde, jeder Euro, der für den Sozialstaat ausgegeben wird, ist an der richtigen Stelle investiert. In Deutschland wird jeder dritte Euro des Bruttoinlandsprodukts für Sozialausgaben ausgegeben. Für Verena Bentele ist klar, das ist genau richtig so. Und wir müssen uns ja immer auch vor Augen halten, wir liegen damit im internationalen Vergleich, sind wir jetzt noch nicht der Spitzenreiter, was für den Sozialstaat ausgegeben wird. Aber vielleicht auch weniger wichtig als der Vergleich ist mir in dem Fall eher die Tatsache, was unser Sozialstaat ja auch in der Lage ist zu leisten. Bei uns zulande hat jeder Mensch die Möglichkeit eben auch, der in den Sozialversicherungssystem integriert ist, eben wirklich auch einen Arzt zu besuchen und eine Behandlung zu bekommen. Es gibt viele Regionen auf der Welt, wo das eben nicht garantiert ist. Bei uns gibt es eben Unterstützung für Menschen, die nicht in Arbeit sind, die vielleicht eine Schwerbehinderung haben und gar keinen Job finden. Rainer Schlegel und Verena Bentele kennen sich. Sie sitzen häufiger zusammen auf Podien, diskutieren über den Sozialstaat als solchen oder auch über Teilaspekte. In vielen Positionen liegen sie meilenweit auseinander. Aber es gibt auch Felder, in denen sie sich sogar ziemlich nahe sind. Und genau deshalb sind die beiden ganz gut dafür geeignet, die unterschiedlichen Blickwinkel auf das Thema näher zu beleuchten. Ein Beispiel. Geht es in den öffentlichen Debatten eigentlich immer nur darum, den Sozialstaat abzubauen und auszuhöhlen? Rainer Schlegel sieht es nicht so. Das wird zwar so kolportiert, ja, vor allem in den Medien, wir streichen alles zusammen, aber ich habe noch keinen konkreten Vorschlag gehört. Das mal ausgenommen vielleicht die eine oder andere Bemerkung im Bereich Grundsicherung, aber ansonsten gibt es keine konkreten Vorschläge, wo Sozialleistungen gestrichen oder zurückgefahren werden sollen. Ich spiele diese Aussage von Rainer Schlegel Verena Bentele vor. Wo Sozialleistungen gestrichen oder zurückgefahren werden sollen. Ich würde es ein Stück weit anders sehen als Herr Professor Schlegel. Ich finde schon, dass die Diskussionen im Moment sehr stark in die Richtung gehen, dass die Menschen wieder mehr Selbstverantwortung nehmen sollen. Und das sind ja eigentlich andere Ausdrucksweisen für Streichungen. Wenn wir Leuten sagen, aha, ihr sollt wieder mehr Selbstverantwortung übernehmen, was nichts anderes bedeutet wie, zahl mal bitte etwas mehr selber. Eine andere Stelle, bei der die Kluft innerhalb der Diskussion, wie der Sozialstaat finanziert werden soll, deutlich wird. Wie bekommen wir das hin mit einem zukunftsfesten Sozialstaat, der finanziell auf stabilen Beinen steht? Rainer Schlegel ist da völlig klar. Das, was wir ausgeben, muss zuerst mal erarbeitet werden. Also das ist meine feste Überzeugung, denn die Entwicklung der letzten Jahre zeigte, wir haben teilweise explosiv steigende Ausgaben, gerade im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung und auch in der Pflegeversicherung, während unsere Beitragseinnahmen stagnieren, aber jedenfalls nicht in dem Maße steigen, wie die Leistungsausgaben steigen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo das nicht mehr zusammenpasst. Wo ich dann sagen muss, so, jetzt müsste ich die Beiträge also um 3, 4, 5% erhöhen, um das finanzieren zu können, was wiederum Rückwirkungen hat auf unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Weil wir stehen in internationalem, globalen Wettbewerb als deutsche Wirtschaftsnation und da spielen eben auch die Lohnkosten eine durchaus erhebliche Rolle. Hier wird es so richtig interessant. Denn der Ton, der hier gesetzt wird, erinnert so stark an den Ton, der die Debatte bestimmt. Nochmal kurz zum Vergleich Bundeskanzler Friedrich Merz. Wir können uns dieses System, was wir heute so haben, mit dem, was wir wirtschaftlich so erwirtschaften in dieser Bundesrepublik Deutschland, einfach nicht mehr leisten. Verena Bentele hingegen zielt, wenn es um die zukünftige Finanzierbarkeit geht, direkt auf einen anderen Punkt. Steuern. Die Debatte, die wir führen müssten, drehe sich nicht um Leistungskürzungen und Einsparungen. Sie drehe sich darum, ob die Belastung fair verteilt sei. Es gibt ja immer noch Politikerinnen und Politiker, die glauben, wir brauchen keine höheren Steuern. Das glaube ich auch für die Masse der Menschen, aber für die Menschen, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld haben, die mega reich sind, die sehr große Erbschaften machen, die große Vermögen erben, auch Betriebsvermögen oder andere Arten von Vermögen, die Schenkungen bekommen im sehr hohen Millionenbereich. Diese Menschen müssen sich schon noch stärker an den Kosten für die Gemeinschaft beteiligen. Vor allem deswegen, weil sie auch überproportional von dieser Gemeinschaft profitieren. Weil ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es zum Beispiel ja auch, die dann wiederum vom Bildungssystem, vom Gesundheits- und Pflegesystem profitieren und auf den Straßen unterwegs sind, die genauso mit den Steuermitteln finanziert werden. Das hier, das ist die Konfliktlinie. Das war sie schon immer. Auf der einen Seite diejenigen, die sagen, wir müssen uns den Sozialstaat leisten können, arbeiten, die Leistungen erwirtschaften. Wenn wir das nicht schaffen und es dem Land wirtschaftlich nicht so gut geht, dann können wir uns auch nicht so viel leisten. Und die andere Seite, die sagt, alles Blödsinn. Wir können uns einen guten Sozialstaat für alle leisten, ohne Leistungen zu kürzen. Jeder Euro ist gut investiertes Geld. Doch das Problem, die Last ist ungerecht auf den Schultern verteilt. Wir müssen uns wieder an eine Vermögenssteuer heranwagen. Wir brauchen eine Reform der Erbschaftssteuer. Wir müssen auf die Kapitalertragssteuer schauen. Und das haben wir in Deutschland längst noch nicht, weil in Deutschland zum Beispiel Arbeit deutlich höher besteuert wird als zum Beispiel Kapitalerträge. Und da kann mir dann auch am Ende keiner mehr erzählen, dass wir hier ein absolutes Leistungsprinzip haben. Das wird ja gerne proklamiert. Leistung muss sich hier lohnen. Ich sehe Arbeitsleistung beispielsweise oder die Leistung, Angehörige zu pflegen, doch nochmal als eine andere an, als einen Aktiengewinn zu machen. Da ist meine persönliche Leistung dahinter jetzt vielleicht nicht ganz so hoch, wie wenn ich meine pflegebedürftige Mutter betreue. Zwei Seiten der Debatte und das Gefühl, wirklich konstruktiver Austausch wird zunehmend schwieriger. Auch bei meinem Besuch der sozialpolitischen Sprecherinnen und Sprecher im Bundestag, Annika Klose von der SPD, Marc Biadatz von der CDU-CSU oder Armin Grau von den Grünen, dauert es nie lange, bis diese Konfliktlinie auftaucht. Es ist die Debatte, auf die letztlich alles hinausläuft. Ja, so diese Frage von noch finanzierbar ist ja eher eine, die schwierig ist. Denn finanzierbar auf welcher Grundlage? Also wir als SPD machen ja immer stark, dass man halt auch für wirklich sehr reiche Menschen die Steuern erhöhen müsste. Eine Vermögenssteuer, eine Erbschaftssteuer, Spitzensteuersätze für absolute Topverdienende, also 250.000 Euro und mehr pro Jahr. Da halt mal ranzugehen, dann kann man sich auch mehr leisten. Wenn die Wirtschaft wieder anspringt, dann kann man auch wieder mehr finanzieren. Also erstmal muss man darüber sprechen, auf welcher Grundlage möchte man finanzieren. Ich würde die Diskussion bei dem Thema, wie können wir auch mehr Geld einnehmen, um es nachher auch im Sozialstaat sinnvoll auch weiterzugeben für diejenigen, die die Hilfe brauchen. Wir brauchen Wirtschaftswachstum. Und wenn beim Wirtschaftswachstum mehr Leute dann Steuern bezahlen, weil sie mehr verdienen, das heißt jetzt aber noch nicht, dass ich sage, diejenigen, die immer mehr verdienen, müssen auch mehr Steuern bezahlen. Darüber kann man dann auch diskutieren. Aber jetzt reden wir erstmal darum, wie wir die Einnahmen grundsätzlich steigern können. Und das ist Wirtschaftswachstum. Wir müssen Kapital und Kapitalerträge viel stärker einbeziehen. Das war immer auch Teil des Bürgerversicherungsmodells von uns Grünen, dass wir sagen, alle zahlen ein und alle Einkommensarten werden prinzipiell auch betrachtet dabei. 1,3 Billionen Euro für den Sozialstaat pro Jahr. Und am Ende eigentlich zwei Fragen. Wie groß dürfen die Löcher in diesem Sicherheitsnetz eigentlich sein? Und wen genau nehmen wir wie stark in die Verantwortung, damit das Sicherheitsnetz seinem Namen weiterhin gerecht wird? Maurice Knipper, der immer noch durch Wuppertal-Barmen kurft, um die Liste der Menschen abzuarbeiten, die an diesem Morgen Pflege brauchen, liebt seinen Job. Ich glaube ihm das. Als ich mit ihm gemeinsam Wohnung nach Wohnung betrete, gibt er dem deutschen Sozialstaat ein Gesicht. Als wir gemeinsam in der Wohnung von der älteren Frau stehen und er ihr den Rücken wäscht. Zu dritt in dem schnuckeligen Badezimmer. Schnuckelig ist übertrieben. Oder als er diese riesige Wunde versorgt, die sich bei einem Mann mittleren Alters über das Bein zieht. Ein Unfall im Schwimmbad, eine Infektion, jetzt hat er den Scheiß. Keine Angst. Nö. Bin ich so empfindlich, ich bin Junge, komm, wow. Ach ja, dann. Einfach drum. Jawohl. Was haben Sie gemacht auf dem Bau? Ich bin Elektriker. Ah ja, dann. Oder als er bei der Frau mit dem großen Haus klingelt, um ihr die Strümpfe anzuziehen. Ach übrigens, der Hund, der hier so martialisch bellt, ist nicht echt, sondern eine ganz besondere Form der elektronischen Alarmanlage. Ich habe hier noch was vorstehen. Ah, alles gut, machen Sie ganz entspannt. So. Ich kann das auch wegräumen. Nein. Wollen Sie den erstmal ausschalten? Über 6 Stunden sind wir an diesem Tag unterwegs. 17 Wohnungen und Häuser. 17 Lebensgeschichten, die darin münden, dass jemand jetzt Hilfe braucht. Maurice Knipper den Schlüssel im Schloss umdreht und da ist. Wenn auch nur für wenige Minuten. Ich bin nach diesen Stunden völlig durch. Maurice Knipper hat, als ich ihn frage, wann solche Touren für ihn gut waren, immer noch einen Spruch auf Lager. Wenn ich keinen vergessen habe. Es gibt eine einzige Situation an diesem Morgen, wo Maurice Knipper politischer wird. Oder anders, eine Situation, in der er eine Beobachtung beschreibt, die er macht. Und diese Beobachtung beinhaltet eine Forderung. Die Forderung, Menschen schneller in Arbeit zu bringen. Denn den Fachkräftemangel, den bekommt er natürlich in seinem Arbeitsalltag hautnah mit. Wir sitzen in seinem Auto. Er macht ein paar Notizen in seinem Bogen, den er nach jedem Hausbesuch weiter ausfüllt. Dann kommt er also auf den Fachkräftemangel zu sprechen. Und auf seine Erfahrungen mit Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, deren Weg in den regulären Arbeitsmarkt aber oft sehr lange dauert. Und ich sag mal, es gibt durchaus Länder, wo die Pflegefachkräfte da intensiver und länger lernen, als wir es tun hier in Deutschland. Und dann finde ich das halt so schade, dass wenn die nach Deutschland kommen und eigentlich Fachkräfte sind, das aber unendlich lange dauert mit der Anerkennung und wir sie dann hier als Pflegehelfer vielleicht einstellen erstmal müssen, obwohl die einfach vielleicht sogar mich fachlich über den Haufen schmeißen, so, ne? Wo ich denke, Junge, du hast viel mehr auf dem Kasten als ich. Ich lerne noch von dir und das sage ich jetzt mit 32 Jahren und finde ich auch nicht verkehrt und auch nicht schlimm, das zu sagen. Aber ich finde es halt schade, dass dieses Anerkennungsverfahren halt einfach so lange dauert. Das ist halt so das Problem. In dem Moment, als Maurice Knipper diese Sätze sagt, ist ihm vielleicht gar nicht so bewusst, dass er damit gleich zwei der größten Themen antippt, wenn es um die Debatte rund um den Sozialstaat geht. Einerseits die Frage, wie bekommen wir mehr Menschen in Arbeit? Wie bekommen wir mehr Menschen dazu, Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zu leisten und somit auch die Finanzierung des Sozialstaats mit abzusichern? Auf der anderen Seite spricht er einen Punkt an, der die Debatte berührt, die auch 2025 alles dominiert. Eine Debatte, die so hitzig und hart geführt wird, dass andere Aspekte völlig aus dem Blick geraten. Eine Debatte, die so stark mit Emotionen aufgeladen ist, mit politischem Kalkül, dass man kaum noch durchatmen kann und die gerade deshalb zeigt, warum sich die Diskussion rund um die Finanzierung und Ausgestaltung des Sozialstaats so dringend ändern muss. Es geht um das Bürgergeld. Es ist fast wie Déjà-vu. Das Bürgergeld? Das Bürgergeld. Der Schaum vor dem Mund sieht für mich so aus, die einen sagen, das sind alles Opfer und die anderen sagen, das sind alles Sozialschmarotzer. Es ist das Thema, das die ganze sozialstaatliche Debatte dominiert. Wenig überraschend, von Hartz IV bis zum Bürgergeld. Menschen in der Grundsicherung standen immer schon im Fokus dieser Diskussionen. Zeit also, sich genauer anzusehen, was da passiert. Warum das Thema derart aufgeladen ist und warum die Kompromisslosigkeit der Diskussion vor allem schadet. Ich bin Denise Fischer. Wir sind hier im Jobcenter Barmbek. Ich bin Arbeitsvermittlerin für den Bereich über 25-Jährige. Willkommen im Jobcenter Hamburg, dem größten Jobcenter in Deutschland. Lieber Staat, ich fühle mich so rundum wohl in dir, lieber Staat. Es weht ein Wind von Freiheit hier. Du erklärst mir immer wieder, was erlaubt ist und was nicht. Längst mein Leben jeden Tag und bist furchtbar fürsorglich. Ach, was wäre ich ohne dich? Das Jobcenter in Hamburg-Barmbek ist in einem schlichten Gebäude untergebracht, in das man durch eine unauffällige Glastür gelangt, an der man, wenn man hier nicht gerade einen Termin hat, wohl vorbeilaufen würde, ohne groß Notiz zu nehmen. Hier sitzt Denise Fischer an einem Morgen im Hochsommer in ihrem kleinen Büro hinter ihrem Schreibtisch und begrüßt ihren ersten Kunden an diesem Tag. Ich brauche hier einen Ausweis einmal nochmal bitte zur Kontrolle. Ja. Genau. Schön, dass das geklappt hat, dass Sie heute noch hier sind. Wir hatten ja kurz telefoniert. Ja. Genau, ich habe gesehen, dass Sie, also zuletzt, als wir uns gesehen hatten, das war, glaube ich, so, ist ein bisschen länger her, da hatten wir über die Möglichkeit der Weiterbildung gesprochen. Ja. Der zurückhaltende junge Mann mit der Brille, der da an diesem Morgen einen Termin bei Denise Fischer hat, bekommt Bürgergeld. Heute geht es um eine Weiterbildung, die er machen soll. 40 Stunden die Woche, remote. Außer dem Thema, darf er sich gerade noch einen neuen Minijob suchen? Ja, können Sie auf jeden Fall machen. Also das hebelt das nicht aus oder so. Genau, das können Sie machen. Das eine ist ja einfach, Sie machen die Weiterbildung. Mhm. Das andere ist das, was die Leistungsabteilung betrifft. So. Also wenn Sie einen Minijob haben, dann wird das anteilig halt angerechnet. Genau, aber das wie sonst auch. Ja. Also das ändert nichts. Okay, ne? Das können Sie gerne machen. Also wenn Sie das zeitlich alles so schaffen und so, machen Sie das gerne. Das Jobcenter in Hamburg ist das größte Jobcenter in Deutschland. 18 Standorte im gesamten Hamburger Stadtgebiet. Gut 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um etwa 200.000 Menschen kümmern, die im Bürgergeld sind. Vielen ist das an dieser Stelle vielleicht nicht klar, aber die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter sind nicht das Gleiche. Die Bundesagentur für Arbeit kümmert sich in Deutschland um jene Menschen, die Arbeitslosengeld beziehen, während die Jobcenter für die Betreuung der Menschen im Bürgergeld zuständig sind. Bei diesen Kunden war es jetzt im Endeffekt ja so, dass wir schon alles vorbereitet haben. Also es war jetzt ein längerer Prozess. Ich habe den Kunden, bevor der an meine Kollegin rüber gewechselt ist sozusagen, habe ich ihn recht lange betreut, also auf jeden Fall letztes Jahr komplett. Und ist ein Kunde, der ja eigentlich bislang wirklich nur, wir hatten es ja eben im Gespräch auch, viel in der Gastronomie jetzt tätig war die letzten Jahre. Aber jetzt festgestellt hat, so in seinem Alter, sage ich mal mit 32, möchte man irgendwann ja auch ankommen irgendwo und einen festen Ansatz haben. Und in der Gastronomie ist es sehr viel Wechsel, ne? Wir hatten uns dann gemeinsam Gedanken darüber gemacht, ob es sinnvoll ist, vielleicht eine Qualifizierung zu machen, dass er so ein bisschen den Bereich wechselt. Also steht jetzt eine Qualifizierungsmaßnahme auf dem Programm. Der junge Mann soll ins Produktmanagement wechseln. Denise Fischer ist Arbeitsvermittlerin beim Jobcenter Hamburg. Arbeitsbereich über 25-Jährige. Morgens ab 8 Uhr stehen bei ihr die Menschen auf der Matte für Beratungsgespräche. Ab mittags dann Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Sie scrollt durch die digitale Akte des Kunden auf ihrem Computer. Genau, der hat nämlich ursprünglich mal internationale Wirtschaft studiert. Also nämlich wieder was ganz anderes als das, was er jetzt die letzten vier Jahre gemacht hat. Ne? Abitur, Gelegenheitsjobs in einem Corona-Testzentrum, Gastronomie, schließlich Bürgergeld. Jetzt die Fortbildung in Vollzeit. Danach hoffentlich ein neuer Job. Vor Denise Fischers Schreibtisch nehmen die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Schicksalen Platz. Da ist die Mutter von zwei Kindern aus der Ukraine, die an diesem Morgen auch einen Termin hat. Ihr Mann hat gerade einen neuen Job im Hamburger Hafen bekommen. Da habe ich ein bisschen was vorbereitet, würde sie da gerne noch weiter unterstützen, dass sie da wirklich in den Job kommt, weil ich habe mir das etwas ausgerechnet. Wir haben ja ein Rechenprogramm, wo die ganzen Leistungen drin stehen. Also die BG, Bedarfsgemeinschaft, hat einen Restbedarf von 300 etwas Euro noch, jetzt nachdem der Mann einen neuen Job hat. Das heißt, selbst wenn sie 15 Wochenstunden arbeiten würde, wären die vermutlich komplett raus vom Jobcenter. Oder die andere Frau aus der Ukraine, die an diesem Morgen vor Denise Fischer sitzt. Mein Beruf Krankenschwester. Krankenschwester? Ja. Okay. Mhm. Haben Sie da auch Zertifikat, also Diplom? Haben Sie bestimmt, ne? Ja. Krankenschwester in der Ukraine, jetzt in Deutschland. Die Anerkennung ihrer Ausbildung fehlt. Außerdem der noch nicht abgeschlossene Sprachkurs. Dieses Zertifikat Schule. Ja. Und diese College, Medical College. Von das College, okay. Ja. Zertifikat Massagekurs. Okay. Haben Sie das schon übersetzen lassen? Oder noch nicht? Nein, noch nicht. Okay. Und Sie haben richtig... Ich muss übersetzen, ja? Genau. Also, Sie haben in der Ukraine richtig in einem Krankenhaus gearbeitet, als Krankenschwester dann. Ich arbeite in Krankenhaus. Ja. Familienarzt. Ja, okay. Machen Spritzen. Okay, verstehe. Gut, dann... Und Dokumente schreiben. Okay, mhm. Dann ist das ganz wichtig, dass Sie das Ihre Zertifikate übersetzen lassen. Mhm. Ja, also Sie haben da genug Zeit für. Ziel ist auf jeden Fall sowieso erstmal, dass Sie die B1-Prüfung schaffen. Mhm. Das ist ja sowieso erst im Januar. Aber Sie können trotzdem dort schon mal vorab einen Termin machen. Ne? Dass man das einmal bespricht. Die werden Ihnen bei der ZAA auch sagen, machen Sie mal erstmal die B1-Prüfung. Mhm. Ne? Mhm. Und gerade wenn Sie als Krankenschwester hier in Deutschland arbeiten möchten, kann ich Ihnen schon sagen, muss man später noch B2 mit dranhängen. Mhm. Ne? Denise Fischer mag ihren Job, den täglichen Kundenkontakt. Doch klar, wie alle, die hier arbeiten, bekommt sie die breiten Diskussionen in der Gesellschaft mit. Gespräche über das Bürgergeld, über das Jobcenter, eigentlich ist das immer ein Downer. Ja, das Jobcenter hat ja oft erstmal, liegt vielleicht auch an den Medien, erstmal so ein negativ behaftetes Bild. Einige Kilometer von Denise Fischer entfernt sitzt Dirk Heiden in seinem Büro. Der großgewachsene Mann mit dem braunen Sakko und dem weißen Hemd ist der Geschäftsführer des Jobcenters Hamburg. Dirk Heiden, das merkt man direkt, mag Zahlen. Er spricht dann darüber, wie viele Menschen in Hamburg Bürgergeld bekommen. Rund 135.000 erwerbsfähig Leistungsberechtigte, wie er sagt. Er spricht über die Anzahl der Haushalte, die das dann sind. Gut 100.000. Doch dann geht er relativ schnell tiefer ins Thema, wird politischer und spricht darüber, wie er eigentlich die Aufgabe der Jobcenter definiert. Dirk Heiden sagt, es gelte der Servicegedanke und genau so solle es sein. Denn es ist so, dass unsere Kunden sehr vielschichtig, sehr heterogene Problemlagen haben. Wir haben es auf der einen Seite mit Alleinerziehenden zu tun, wir haben es mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun. Eine spezielle Gruppe sind die geflüchteten Menschen, dann die unter 25-Jährigen, Obdachlose. Die Herausforderungen, die Probleme, die Lebenssituationen seien so unterschiedlich. Ein Jobcenter komme nicht drum herum, möglichst breit aufgestellt zu sein. Das hier, Das ist eben das Leben. Für Dirk Heiden ist klar, diese Arbeit des Jobcenters ist essentiell für das Funktionieren des deutschen Sozialstaats. Also wir geben ja dem Sozialstaatsprinzip ein Gesicht. Und in Deutschland gibt es ein gegliedertes System der Sozialgesetzgebung, was dafür sorgt, dass also relativ ähnliche Sozialleistungen von unterschiedlichen Partnern bei mehreren Stellen beantragt werden müssen. So. Und was wir ja wollen, ist Teilhabe an der Gesellschaft. Wir möchten, dass die Menschen aus eigener Kraft, mit der Unterstützung des Staates natürlich, mit unserer Arbeit, wieder in Arbeit kommen, weil wir alle Potenziale brauchen am Arbeitsmarkt. Die demografische Zeitbombe, wie Dirk Heiden den demografischen Wandel kurzerhand nennt, ticke. Die Babyboomer gingen bald in den Ruhestand und man könne es sich nicht erlauben, auf das Potenzial, das in den Bürgergeldempfängern stecke, zu verzichten. So sagt er es. Und genau deshalb beinhalte der Service-Gedanke für ihn eben nicht nur, dass es leicht sein müsse, Sozialleistungen zu beantragen, sondern beinhaltet immer auch einen niedrigschwelligen Zugang, gepaart mit dem Gedanken, dass wir die bestmögliche Dienstleistung erbringen, damit wir die Menschen auch tatsächlich aus dieser Hilfebedürftigkeit befreien und sie ein eigenständiges, selbstverantwortliches Leben führen werden, mit Würde und mit Teilhabe. Und das ist ja der Anspruch unserer Verfassung. Dirk Heiden und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich, wenn man so möchte, in dem Teil der Debatte rund um die Zukunft des deutschen Sozialstaats, der so wie kein anderer polarisiert. Kurze Erinnerung an Meral Öktin, die sich vorhin daran erinnerte, wie die gesellschaftliche Stimmung Anfang der Nullerjahre war, als es um die Hartz-Reformen ging. Da kam wieder so die übliche anekdotische Evidenz. Man hat dann irgendeinen völlig abstrusen, nicht repräsentativen Fall genommen, in Zusammenarbeit mit einer Boulevardzeitung, hat das hochgespielt und hat dann so getan, als wäre das praktisch Standard. Wenn man Meral Öktin diese Zeit beschreiben hört und dann an die Debatte rund um das Bürgergeld denkt, dann kommt einem das irgendwie, naja, bekannt vor, oder? Im Grunde war es ja eigentlich dasselbe System wie heute. Es ist fast wie Déjà-vu. Zum 1. Januar 2023 wurde in Deutschland das Bürgergeld eingeführt. Schon im Vorfeld der Einführung gab es große politische Auseinandersetzungen darum. Das Bürgergeld ersetzte fortan Hartz IV. Und es brachte einige Neuerungen mit sich. Zum einen stiegen die Regelsätze der Menschen im Bürgergeld. Außerdem gab es höhere Schonvermögen, also jene Ersparnisse, die Menschen im Bürgergeld behalten dürfen. Und außerdem wurde der sogenannte Vermittlungsvorrang abgeschafft. Es sollte fortan darum gehen, Menschen nicht schnellstmöglich wieder in Arbeit zu bringen, beispielsweise in einen Aushilfsjob, sondern vielmehr in ein langfristiges Arbeitsverhältnis. Seit der Einführung des Bürgergelds riss die Debatte hierum nicht mehr ab. Für die CDU-CSU, mittlerweile an der Regierung, ist 2025 deshalb klar, man will das Bürgergeld abschaffen. Die Debatte darum in den vergangenen Jahren, manchmal erbarmungslos. Und jetzt kommt das Thema Arbeit und Bürgergeld. Es wird ein Herbst, der sich gewaschen hat. Jemand, der partout nicht arbeiten will, der wiederholt Arbeit ablehnt. Da muss der Staat davon ausgehen, dass der gar nicht bedürftig ist. Und deshalb müssen die Gelder komplett gestrichen werden. Und das ist der Weg, den wir gehen. Niemals wird diese Regierung 5 Milliarden Euro im Bürgergeld einsparen. Ich meine, 5 Milliarden Euro retten uns ja auch gar nicht, ne? Nein, die retten uns nicht. Okay, Zeit für ein paar Fakten. 2024 bezogen in Deutschland gut 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld. Etwa 1,5 Millionen von ihnen waren nicht erwerbsfähig. Und gut 97% davon aus einem einfachen Grund. Es handelt sich um Kinder unter 15 Jahren. Von den insgesamt 5,5 Millionen Menschen im Bürgergeld galten 2024 auf der anderen Seite etwa 4 Millionen Menschen als erwerbsfähig. Doch auch hier muss man differenzieren. Denn 2024 arbeiteten gut 20% von ihnen. Ihr Einkommen reichte jedoch nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie müssen mit Bürgergeld aufstocken. Eine weitere Gruppe, etwa 18% der 4 Millionen Menschen, war im Bürgergeld, weil sie entweder Angehörige pflegten, kleine Kinder betreuen mussten, noch die Schule besuchten oder studierten. 13%, weil sie an einer Maßnahme teilnahmen, um auf den Arbeitsmarkt vorbereitet zu werden, oder weil sie krank waren und dementsprechend nicht arbeitsfähig. Von den 4 Millionen Menschen, die als generell erwerbsfähig galten, waren am Ende nur gut 1,7 Millionen tatsächlich arbeitslos gemeldet. Eine Gruppe, über die immer wieder am lautesten diskutiert wird, die sogenannten Totalverweigerer. Ihr Anteil gemessen an der Gesamtzahl der Bürgergeldempfänger? Tja, die Definition an sich allein ist schwierig. Einige sprechen hier von Hunderttausenden, andere von wenigen Tausend. Häufig wird an dieser Stelle die Zahl hinzugezogen, die zeigt, wie viele Menschen eine zumutbare Arbeit in einem Jahr ablehnten und denen daraufhin die Leistungen gekürzt wurden. 2024 waren das gut 23.000 oder anders, rund 0,6% der 4 Millionen Menschen, die im Bürgergeld als grundsätzlich erwerbsfähig galten, wenn man voraussetzt, dass es keine mehrfachen Sanktionen gab. Das sind sie, die Zahlen, anhand derer diese Debatte geführt wird. Im Sommer 2025 geht der Streit darum, was in Zukunft mit dem Bürgergeld geschehen soll, weiter. Und die Fronten sind absolut verhärtet. Wenn man beispielsweise der sozialpolitischen Sprecherin der SPD, Annika Klose, und dem sozialpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Marc Biadatz, zuhört. Es ist halt eine Fortführung dessen, was seit 2022 läuft. Also 2022 haben wir das Bürgergeld ja beschlossen, 2023 ist es in Kraft getreten. Und seither hat die Union, aber auch andere rechte Kräfte immer wieder behauptet, es sei ein bedingungsloses Grundeinkommen und es gäbe jetzt keinen Anreiz mehr zu arbeiten oder arbeiten würde sich nicht lohnen. Alles falsch, also völlig faktenfrei. Es gab immer Mitwirkungspflichten im Bürgergeld. Es war immer eine Antragsleistung, die nur an Bedürftige gezahlt wurden. Es ist immer so gewesen, dass sich Arbeiten lohnt. Man kann darüber reden, ob der Lohnabstand noch größer sein müsste. Klar, es sind auch Gerechtigkeitsfragen, aber es ist immer so, dass wenn man arbeitet, man mehr hat. Also diese Fehlinformationen gezielt gesteuert in einer Kampagne ist was, was wir in den letzten Jahren halt gesehen haben und was natürlich darauf abspielt, Menschen gegeneinander auszuspielen. Schon allein der Name Bürgergeld, also einen dieser Eindruck zu vermitteln, das ist jetzt eine Leistung, die jeder bekommt. Und das war schon mal falsch. Und deswegen glaube ich, sind da daraus sicherlich auch Dinge mehr interpretiert worden. Und ich möchte der Kollegin Annika Klose gar nicht widersprechen, sondern ich möchte mich jetzt auf den Weg machen. Ja, auch wenn die Totalverweigerer wirklich nur sehr wenige sind, aber diejenigen sollen einfach auch wissen, dass sie nicht das Recht haben, diesen wirklich effizienten Sozialstaat, der vielleicht dann in Zukunft noch effizienter wird, zu untergraben, nur weil sie glauben, sie sind clever genug, dieses System vielleicht mit ein paar Umwegen auch zu umgehen. Es ist interessant, denn egal mit welchen Experten ich zu dem Thema spreche, egal ob mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundessozialgerichts Rainer Schlegel. Deshalb versuche ich auch in dieser Diskussion immer mäßigend zu wirken und sagen, der Großteil dieser Menschen will in Arbeit, will ein ganz normales Leben führen, will akzeptiert sein. Ulrich Becker vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München. Alle diese Debatten können nicht populistisch geführt werden. Verena Bentele, die Präsidentin des VdK. Die Diskussion wird sicherlich so geführt, weil es so schön einfach ist. Das ist ein Thema. Sie wird aber auch so geführt, weil natürlich, ja, es für viele Menschen, die im Bürgergeldbezug sind, auch nicht so ganz einfach ist, sich gegen diese Diskussion zu verwahren, zu wehren. Oder auch Professor Ronny Schöp, Finanzwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, der sich intensiv mit dem Bürgergeld beschäftigt hat. Die ganze Debatte wird eigentlich um Klein-Klein geführt. Es wird darum gestritten, ob Sanktionen gut oder schlecht sind, ob die Leute stigmatisiert werden oder nicht. Der Schaum vor dem Mund sieht für mich so aus, die einen sagen, das sind alles Opfer und die anderen sagen, das sind alles Sozialschmarotzer. Egal mit wem ich also zu diesem Thema spreche, sie alle sagen im Grunde, so wie wir die Debatte aktuell führen, so wie diese Debatte auch von Politikerinnen und Politikern geprägt wird, so kommen wir nicht weiter. Und wie sehr das letztlich der Sache schadet, nämlich dem politischen Diskurs, der Auseinandersetzung damit, was unser Sozialstaat eigentlich leisten soll und was nicht, das erkennt man dann, wenn man Dirk Heiden, den Geschäftsführer des Jobcenters Hamburg, danach fragt, wie er auf diese Diskussion blickt. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht förderlich, diese polarisierende Kampagne der letzten Monate, der letzten Jahre gibt. Darunter leiden wir als Mitarbeitende dieses Systems, weil, ich sag mal, die öffentliche Wahrnehmung überhaupt nicht unserer Performance entspricht. Denn wir sind wirklich wichtig, die Arbeit meiner Mitarbeitenden ist wichtig für die Gesellschaft, für den sozialen Zusammenhalt. Und wir sehen ja in anderen Ländern, wie das eigentlich ist, wenn es solche sozialen Sicherungssysteme nicht gibt. Dann ist nämlich Obdachlosigkeit und auch Fluchtbewegungen natürlich viel, viel sichtbarer. Und die Kampagne, die wir über verschiedene Medien oder bestimmte politische Parteien auch erleben, ist überhaupt nicht förderlich für einen Reformprozess. Und es wäre sehr hilfreich, wenn wir zurückkehren zur Sachlichkeit und vor allen Dingen zur Differenzierung. Das Problem an der Sache, Sachlichkeit und Differenzierung, diese Eigenschaften hatte die Debatte um die Grundsicherung der Menschen eigentlich nie. Anfang Oktober 2025 gibt die Koalition aus CDU, CSU und SPD bekannt, man habe sich auf grundlegende Reformvorschläge des Bürgergelds geeinigt. Deutlich stärkere Sanktionen sollen in Zukunft möglich sein. Das jetzige Bürgergeld soll in Grundsicherung umbenannt werden. Ob die Reformen am Ende tatsächlich beschlossen werden, das weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Die Grünen und die Linkspartei kritisieren die Pläne scharf. Klar ist aber, der Streit rund um das Bürgergeld, der ohne jede Pause mit Wut, mit Schaum vor dem Mund so unfassbar hitzig geführt wird, dieser Streit, der führt am Ende zu einer Sache. Wir schaffen es gar nicht mehr, die anderen sozialpolitischen Probleme wirklich zu diskutieren. Die wirklich großen Posten, die verschwinden im Schatten einer Debatte darum, wie viel denn für Menschen ohne Arbeit gerade noch genug ist. Gut 58 Milliarden Euro. So viel Geld haben wir 2024 für das Bürgergeld ausgegeben. Eine riesige Summe. Doch wenn wir auf das gesamte Sozialbudget von gut 1,3 Billionen Euro blicken, das steuer- und beitragsfinanzierte Ausgaben einbezieht, dann liegen die wirklich großen Posten woanders. Wir kommen in der ganzen Debatte rund um das Bürgergeld nur häufig nicht mehr dazu, auf diese anderen Felder zu schauen. Mit gut 408 Milliarden Euro haben wir 2024 laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die gesetzliche Rente das meiste Geld ausgegeben. Deutschland wird immer älter. In den kommenden Jahren geht die sogenannte Boomer-Generation in Rente. Für die Sozialversicherungen ist das eine riesige Herausforderung. Laut dem Statistischen Bundesamt erreichen bis 2039 insgesamt 13,4 Millionen Erwerbspersonen das Renteneintrittsalter. Eigentlich müsste man jetzt handeln. Große Reformen müssten auf den Weg gebracht werden, damit das irgendwie gut geht. Damit die Rente tatsächlich sicher ist. Doch große, tiefgreifende Reformen? Fehlanzeige. Sowohl die Präsidentin des VdK, Verena Bentele, als auch der ehemalige Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, aber auch Ulrich Becker, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik in München, sind der Meinung, an der Rentenversicherung kann man verstehen, warum wirklich große sozialstaatliche Reformen so schwierig umsetzbar sind und sie am Ende vor allem eins kosten: Wählerstimmen. Wie aufgeladen die Reformdiskussion auch an dieser Stelle ist, das kann man an einem Beispiel erklären, das öffentlich immer wieder besprochen wird. Nämlich der Frage, ob Beamte nicht auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten. Gleich zu Beginn der Großen Koalition zwischen CDU, CSU und der SPD prescht die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Baas von der SPD, mit dem Gedanken nach vorne, sollten Beamte nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, um diese in Zukunft zu entlasten. Es ist nicht so, dass diese Diskussion neu ist. Es ist ein Thema, das in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder aufgeploppt ist. Immer mit der gleichen Folge. Jede Debatte hierum wurde abgeräumt. Das Thema ist zu heikel und eine politische Einigung quasi unmöglich. Dennoch warf Bärbel Baas den Vorschlag wieder einmal in den Raum. Und tatsächlich findet dieser Vorschlag schon lange auch Befürworter, von denen man es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erwartet. Zum Beispiel Rainer Schlegel. Kurze Erinnerung, er ist Mitglied der CDU. Und dennoch, schon vor Jahren machte er den Vorschlag, dass eben auch Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten. Ich habe diesen Vorschlag von Frau Baas vernommen und habe mich gefragt, warum ist das das Erste, was sie sagt? Ja, davon stand im Koalitionsvertrag nichts. Es kam auch dann sofort die Retourkutsche von der Union, die das vom Tisch gewischt haben. Das verstand ich auch nicht. Also es war, denke ich, ein Vorschlag, der sehr spontan, überraschend kam. Aber die Antwort hätte ich erst gegeben nach längerem Überlegen und vielleicht einer Besinnung darauf, ob vielleicht etwas dran sein könnte an dem Vorschlag von Frau Baas. Denn an dem Vorschlag von Frau Baas, so sieht es Rainer Schlegel, könnte etwas dran sein. Das ist seine Meinung. Schon lange. In der Tat, ich habe vertreten, dass man sich ein anderes Rentenversicherungssystem in der gesetzlichen Rentenversicherung vorstellen könnte. Und zwar habe ich das vor dem Hintergrund getan, dass die Diskussionen um die gesetzliche Rentenversicherung, um die Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, ändert in der Regel, wenn man an den Punkt kommt, wo der eine Diskussionsteilnehmer dem anderen vorwirft, aber du bist in einem System mit Privilegien. Du bist Beamter, hast eine Beamtenpension, bist du davon gar nicht betroffen. Bis hierhin würde die Debatte rund um eine Veränderung immer laufen, sagt Rainer Schlegel. Die eine Seite ist mit Privilegien ausgestattet, in diesem Fall die Beamten. Die andere Seite sieht es und geht mit Vorhaltungen in die Debatte. Und gleichzeitig endet die Diskussion dann an dieser Stelle, weil niemand es wagt, wirklich mal eine ausführliche Auseinandersetzung darüber zu führen, ob man die Struktur nicht tatsächlich ändern könnte. Ob es nicht vielleicht wirklich an der Zeit wäre, dass alle in eine gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das ist nicht gut, dass diese Diskussion endet. Wir kommen nicht drum herum, die demografische Entwicklung einfach ernst zu nehmen und uns zu fragen, wie soll dieses System in 20, 30, 40 Jahren funktionieren. Und ich habe dann den Vorschlag gemacht, dass man das System so umbildet, dass alle in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. Dazu bräuchte es die Streichung zweier Vorschriften, nämlich die Versicherungsfreiheit von Beamten. Wenn es diese Vorschrift im SGB VI nicht geben würde, wären auch die Beamten alle drin. Und eine zweite Vorschrift, eine Befreiungsvorschrift, ebenfalls im SGB VI für die berufsstehenden Versorgungswerke. Auch wenn man diese beiden Paragraphen streichen würde im Bundesgesetzblatt, Paragraph so und so, Paragraph so aufgehoben, wären alle drin. Die Frage ist, warum endet die Diskussion hier? Weshalb bringen Politikerinnen und Politiker die Gedanken rund um solche tiefgreifenden Reformen manchmal vielleicht in den Diskurs ein? Aber im Grunde ist allen klar, in 3 Tagen ist das Thema wieder vom Tisch. Es ist wirklich nur ein Randbeispiel. Doch genau dieses Wegwischen von Vorschlägen, weil sie zu heiß sind, macht Reformen im Sozialstaat so unfassbar schwierig. Tiefgreifende Veränderungen kommen erst gar nicht zustande, weil sie schon im Keim erstickt werden. Und dann fragt man sich natürlich, warum verhallt eine solche Diskussion oder warum findet sie gar nicht statt? Ja, warum werden solche Vorschläge erstmal gar nicht aufgegriffen? Ich meine, das kann jeder nachlesen, bis ins Detail. Das liegt einfach daran, dass dahinter mächtige Lobbygruppen stehen. Auch Ulrich Becker spricht sich für eine Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung aus. Bei unserem Treffen spreche ich ihn auch darauf an, weshalb diese Diskussionen so schwierig sind und was das für die Zukunft des Sozialstaats als solchen bedeutet. Sind Diskussionen, die wirklich ans Geld gehen im Sozialstaat in Deutschland, kaum machbar, weil sie einfach aufgeladen sind mit Emotionen und politisch am Ende nichts zu gewinnen ist? Das ist eine wunderbare Frage, weil die mich im Kern auch eigentlich sehr stark bewegt, weil ich glaube, da sind gleich mehrere Fehlvorstellungen mit verbunden mit dieser Frage. Die erste Fehlvorstellung ist die, dass wenn ich über Dinge wie zum Beispiel die versicherten Personen in der Rentenversicherung diskutiere, dass ich dann eben nicht nur über Geld spreche, sondern ich spreche über normative Vorstellungen des Sozialstaats, um nochmal an diese Sozialstaatlichkeit, also unser freiheitlich verfassten Gesellschaft. Das finde ich der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der mal ganz wichtig ist dabei, und deswegen ist auch die Frage so wunderbar, wozu soll Politik denn da sein, wenn nicht gerade auch die großen Fragen zu diskutieren? Und wozu soll sie da sein, wenn sie nicht ab und zu auch vielleicht von den Menschen etwas Unangenehmes erwarten würde? Und da sind wir genau eigentlich bei vielen dieser sozialstaatlichen Debatten. Schaut man sich die Berichterstattung zum Vorschlag von Bärbel Baas aus dem Sommer 2025 an, dann reichen die Titel von Beamten auf den Barrikaden bis hin zu Schickt Baas den Rechtsstaat in Rente? Es hat ja den Vorschlag eben, wie gesagt, schon länger gegeben. Es gibt übrigens auch nach wie vor Leute, die sagen, das sei verfassungswidrig. Das glaube ich nicht, dass das richtig ist. Aber wie gesagt, viel entscheidender ist halt die Frage, man muss vielleicht irgendwann auch mal von der Politik aus die großen sozialpolitischen Themen angehen. Und irgendwann auch mal sagen, dass Dinge unangenehm sind. Hallo, hier wird man ja direkt empfangen. Hallo. Na? In einem Wohnkomplex in Bonn erwartet Gisela Breuhaus mich schon an der Haustür. Sie sitzt in einem elektrischen Rollstuhl. Auf ihrem Kopf ein großer Sonnenhut, sie selbst in einem knallgrünen Kleid. Draußen ist es warm und auch im kühlen Hausflur von Gisela Breuhaus kommt direkt Sommerstimmung auf. Sie fährt mit dem Fahrstuhl nach oben zu ihrer Wohnung, parkt ihr Gefährt und lässt sich dann in einen Sessel fallen. Mit Gisela Breuhaus möchte ich über zwei ganz bestimmte Themen sprechen. Ihre Rente und Altersarmut. Wo fängt sie an zu erzählen? Ich würde die Ursache nennen, der geringen Rente. Die Ursache der geringen Rente ist eben die Familienpflege in erster Linie. Die Lebensgeschichte von Gisela Breuhaus ist lang, verworren, manchmal etwas unübersichtlich. Vor allem aber ist sie eines. Ein Symbol dafür, wie es im Leben laufen kann. Ihr Leben lang, so erzählt es Gisela Breuhaus, war sie rebellisch. Sie wird in der ehemaligen DDR geboren. Als es für sie als Jugendliche von allen Seiten Druck gibt, dass sie den Jungpionieren beitreten soll, da reagiert die junge Gisela damals damit, dass sie in die Kirche eintritt. Um die Zeit des Mauerbaus gehen sie und ihre Familie nach Bratislava. Später dann, mit dem Prager Frühling, erwacht in ihr das politische Interesse. Es wird sie nie wieder verlassen. Ihre Familie geht später nach Wien und Gisela startet in ihr junges Erwachsenenleben, lernt einen Mann kennen, zieht nach Deutschland. Ich war unbedarft. Ich habe immer nur das Gute im Menschen gesehen, tue ich heute auch noch. Man darf nicht immer nur negativ schauen, bringt uns nicht weiter. Sie wird Mutter. Die Partnerschaft geht in die Brüche. Er ist Alkoholiker. Dann habe ich mich dann eben scheiden lassen. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, wo man dann Hilfe mehr kriegt. Das war mir eigentlich fremd. Da habe ich auch nie drüber nachgedacht. Ja, und dann bin ich irgendwann da beim Sozialamt gelandet. Gisela Breuhaus lebt damals in Köln. Sie ist alleinerziehend. Ihr Sohn hat ADHS. Und dennoch will sie auch beruflich dranbleiben. Und in Köln habe ich dann Schulen besucht. Sie beißt sich durch. Sie macht ihren Berufsabschluss. Auf ihrem Abschlusszeugnis steht Industriekaufmann. Sie, ihr Sohn, die ungewisse Zukunft. Einfach ist es nicht. Gisela Breuhaus lernt einen anderen Mann kennen. Sie wird wieder Mutter, 18 Jahre nach ihrem ersten Kind. Auch diese Beziehung geht in die Brüche. Zwei Kinder, alleinerziehende Mutter und noch etwas passiert. Ihr Vater hat zwei Schlaganfälle. Anfang der 1990er Jahre ist das. Giselas Mutter stirbt 1998, kurz vor der goldenen Hochzeit. Aber ich konnte ja nicht immer beim Vati bleiben. Ich habe dem Vati aber direkt schon nach der Beerdigung angeboten, du kannst zu uns kommen. Du darfst ja keinen Menschen zwingen, das ist einfach ungesund. Und irgendwann sitzt der Vati bei uns, rechnet was, sagt er, jetzt mach mal, ich bleib jetzt hier. Und da hat man gerade vorher eine kleinere Wohnung genommen. Das war die Scheidungsphase auch gewesen, ja. Dann hat der Vati mit bei mir im Schlafzimmer geschlafen. Aber durch die Pflege, durch die Krankheit war er sehr unruhig. Also was war die Lösung? Mein Bett abbauen, sein Pflegebett richtig aufbauen. Ich habe im Wohnzimmer geschlafen. Das war die einzige Möglichkeit, ja, damit er richtig versorgt wird und dass ich auch die Ruhe fand, ja. 11 Jahre lang wird Gisela ihren Vater pflegen, für ihn da sein. Dazu alleinerziehende Mutter. Das Geld ist knapp, war es immer. Und die Strukturen des deutschen Sozialstaats, manchmal bringen sie Gisela an den Rand der Verzweiflung. Doch in solchen Situationen reagiert sie erstaunlich pragmatisch. Man wird gerne gegängelt, ja, eben sprechend, ja, unter Druck gesetzt, wenn du Hilfe in Anspruch nimmst. Das war bei meinem Vati auch. Da wurde ich vom Arbeitsamt gerne gegängelt. Ja, ich könnte meinen Vati alleine lassen, einen Schlaganfallpatienten, halbseitig gelähmt, ja, mit einer vaskulären Demenz. Und dann habe ich mich vorgerungen bis zum damaligen Leiter vom Arbeitsamt, habe einen Termin bekommen und habe einen Vati mitgebracht. Habe den Rollstuhl dahingestellt, der hat nie wieder gefragt. Mittlerweile lebt Gisela Breuhaus in Bonn. Einige Jahre, nachdem sie begonnen hat, ihren Vater zu pflegen, wird sie beginnen, sich noch um einen anderen Menschen zu kümmern. Ihren Ex-Mann. Auch er, mittlerweile ein Pflegefall. Gleichzeitig. Die letzten Jahre, ja. Wie mein Vati lebte, genau. Den habe ich noch 2 Jahre danach gepflegt, bis er auch eher gestorben war. Den bereits geschiedenen Mann? Ja. Für mich war das wichtig auch. Der Mann hatte durch seine Art alle Leute verbissen. Da wäre andere schlecht mit ihm zurechtgekommen. Und dann habe ich ihn nach Bonn geholt. So geht es in ihrem Leben. In Vollzeit arbeitet Gisela Breuhaus nie. Wie sollte sie auch? Ihr kam das Leben dazwischen. Weil das vorrangig war, für die Familie da zu sein. Und dass ich den Geschiedenen gepflegt habe, das gehört von meiner Sicht her auch dazu, dem Kind klarzumachen, was Nächstenliebe ist. Wird auch heute nicht mehr gerne benutzt, das Wort. Aber das ist, wenn man anderen hilft. Und er hätte auch niemanden gehabt. Und für mich war das selbstverständlich, auch dem Sohn zu zeigen, dein Vater hat Fehler gemacht, aber ich lasse ihn nicht ganz fallen. Die Wahrheit ist, Gisela Breuhaus opfert sich ihr Leben lang für andere Menschen auf. Die Kinder, ihre Eltern, ihren Ex-Mann. Sie nimmt dem deutschen Staat in all diesen Jahren Arbeit ab. Und klar, sie spart ihm auch Geld. Doch eine Sache gerät aus dem Blick. Auch sie wird älter. Heute reicht die Rente von Gisela Breuhaus, gut 650 Euro, nicht zum Leben. Sie bezieht die Grundsicherung im Alter. Wenn man über die gesetzliche Rentenversicherung spricht, dann bündeln sich die Geschichten, die unseren Sozialstaat in seinem innersten Kern ausmachen. Das Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, hier wird es so richtig greifbar. Ich telefoniere mit Jutta Schmitz-Kiesler. Sie ist Professorin an der Hochschule Bielefeld. Die Politikwissenschaftlerin mit dem Fachbereich Sozialwesen blickt in ihrer Forschung ganz besonders auf einen Bereich, die Rentenpolitik. Und wenn sie damit beginnt, über ihr Feld, die Situation der Rente in Deutschland, zu sprechen, dann schlägt sie erstmal einen Bogen und fragt, wie genau gehen wir eigentlich an die Frage ran, was dieser Sozialstaat leisten soll? Man kann den Sozialstaat aus 2 Perspektiven sehen. Ne? Man kann sagen, ich schaue mir an, was der Sozialstaat leisten soll, und dann gucke ich, wie das finanziert werden kann. Ich habe also ein Leistungsziel, und um das zu erreichen, muss ich über die Finanzierung sprechen. Oder ich spreche über die Finanzierung, ungeachtet von dem, was dann als Leistung rauskommt. So, diese Finanzierungsperspektive wird vor allen Dingen von den Arbeitgebenden vorangetrieben, weil sie in den Sozialversicherungsbeiträgen pflichtmäßig an der sozialen Sicherung beteiligt sind und da die Kosten ein Stück weit mitschultern. Aber die Menschen brauchen eigentlich eine Debatte darüber, was für Leistungen notwendig sind. Man müsse darüber sprechen, was es in einer Wohlstandsgesellschaft brauche, damit Menschen ein Leben über dem Existenzminimum führen können. Und da sind wir beim Beispiel Rente. Laut dem Deutschen Rentenatlas lag die durchschnittliche Bruttorente in Deutschland 2023 bei 1.623 Euro. Männer erhielten demnach im Durchschnitt 1.809 Euro, Frauen 1.394 Euro. Jutta Schmitz-Kiesler sagt, diese Zahlen verzerren das wahre Bild völlig. Eine Durchschnittsrente auszuweisen ist sowieso immer dünnes Eis, weil es eigentlich ja alle gleich macht künstlich. In der Rente gibt es verschiedene Rentenarten und verschiedene Zugangsarten. Da gibt es diejenigen, die 45 Jahre lang gearbeitet und eingezahlt haben. 35 Jahre ist ein besonderer Rentenzugang. Dann gibt es die Erwerbsgeminderten und diejenigen, die ganz normal, wenn sie die Regelaltersgrenze erreicht haben, eine Rente beziehen. Die Voraussetzung ist für alle, dass sie mindestens 5 Jahre Beiträge gezahlt haben. Im Rentenatlas wird die Durchschnittsrente für all diejenigen ausgewiesen, die mindestens 35 Jahre lang Beiträge gezahlt haben. Das ist aber beispielsweise ein Großteil der Frauen eben nicht. So wie Gisela Breuhaus. Was klar ist, immer mehr Menschen in Deutschland leben in Altersarmut. Seit Jahren legt die Armutsgefährdungsquote für Menschen über 65 Jahren immer weiter zu und lag 2024 bei 19,4%. Wir reden hier darüber, dass ein Fünftel aller Menschen im Ruhestandsalter unterhalb der Armutsgrenze leben muss. Und sowas wird immer im Haushalt gesehen. Also das sind eben auch Menschen, die schon zu zweit vorgesorgt haben. Das liegt an zwei Faktorenbereichen. Auf der einen Seite an den Bedingungen des Arbeitsmarkts. Rentenpolitik ist immer auch Arbeitsmarktpolitik. Man muss vorsorgen können, um abgesichert zu sein. Das können viele nicht. Und es liegt auf der anderen Seite an den Leistungsbedingungen des gesetzlichen Rentensystems, in dem die Rente jetzt angepasst wird und dabei immer gedämpft wird. Das heißt, das Leistungsniveau, das ist ja das sogenannte Rentenniveau, sinkt oder stagniert auf einem sehr niedrigen Level. Und das ist ein Level, das nicht ausreicht, um den Lebensstandard zu sichern. Das Rentenniveau, das zeigt, wie sich Renten im Verhältnis zu den Löhnen entwickeln, ist in Deutschland über Jahrzehnte hinweg gesunken. 1990 lag es noch bei 55%, aktuell bei 48%. Doch welchen Schluss kann man daraus ziehen? Können wir uns eine existenzsichernde Rente für die Menschen in diesem Land einfach nicht mehr leisten? Ist es nun halt so, dass dieser Weg quasi unumkehrbar ist? Jutta Schmitz-Kiesle hat gleich mit mehreren Annahmen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, große Probleme. Zum einen ist da die Sache mit dem demografischen Wandel. Es ist eben nicht so, dass sich die Umlage, die Einnahmen der einen Periode decken die Ausgaben der anderen Periode, dass sich das nicht tragen würde. Das ist das Bild, was oft im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel an die Wand gemalt wird. Wir haben viel zu viele Rentner und wir haben eine niedrige Geburtenziffer, es kommen zu wenige nach, das System ist nicht finanzierbar. Das stimmt einfach nicht. Es kommt bei der Rentensituation an auf das zahlenmäßige Verhältnis oder auf das Verhältnis von Rentenbeziehenden zu Beitragszahlern. Die Geburtenziffer ist da sicherlich ein Indikator. Aber oft wird in der Debatte die Zuwanderung vergessen. Und die Zuwanderung hat die niedrige Geburtenrate in den letzten Jahren mehr als kompensiert. Wenn aus den Zugewanderten Arbeitskräfte werden, die Beiträge zahlen und wenn viele Menschen, die arbeiten, das sozialversicherungspflichtig tun, ist die Einnahmenseite ganz gut aufgestellt. Noch nie waren in Deutschland so viele Menschen in der Erwerbstätigkeit wie heute. Viele der Diskussionen würden mit falschen Annahmen geführt, meint Jutta Schmitz-Kiesler. Oft sind das so Prognosen. 2060 muss ein Erwerbstätiger für 35.000 Rentner sorgen. Und dann muss man erstmal gucken, was nehmen die denn an? Was sind denn die Annahmen, auf denen man diese Berechnungen stützt? Das Lohnniveau hat sich geändert, das Produktivitätsniveau hat sich geändert. Wir sind in unserer Wirtschaft weiter gewachsen. Und es ist doch trotzdem komisch, dass wir in einer wachsenden Wirtschaft, jetzt stagniert es momentan, aber permanent zu hören kriegen, dass wir eigentlich weniger ausgeben können. Man streite dann um die unterschiedlichsten Vorschläge. Das Renteneinstiegsalter müsse steigen. Die Wahrheit sei, sagt Jutta Schmitz-Kiesler, dass Menschen schon jetzt immer länger arbeiten. Und wenn man über ein Renteneinstiegsalter von beispielsweise 70 Jahren rede, dann müsse man sich auch so ehrlich machen und sagen, dass nur ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen dazu gesundheitlich überhaupt in der Lage wären, weil andere eben über Jahrzehnte hinweg harte körperliche Arbeit geleistet hätten. Der Sozialstaat, sagt sie, würde seinem Namen nur unter einer Bedingung gerecht: wenn wir in Deutschland keine Armutsrenten hätten. Und man müsse sich der harten Auseinandersetzung an dieser Stelle ehrlich stellen. Wenn man nach langen Jahren der Beitragszahlung nicht oder nur geringfügig mehr hat als jemand, der Grundsicherungsleistungen bezieht, dann wirft das natürlich Fragen aus. Und diese Lage entsteht nicht etwa, weil das Rentensystem nicht leisten könnte und weil das viel zu teuer ist. Das ist eine politische Verabredung, eine politische Nachjustierung der Rentenanpassung, die sich da ausdrückt. Das möchte ich wirklich betonen. Das wird dann oft so gedeutet, das Rentensystem kann nicht mehr. Es kann nicht mehr leisten und wir werden ja immer mehr und da ist ja nicht genug Geld. Doch, das ist da. Die Frage ist, wie wir es verteilen. In der Rentenversicherung gäbe es seit 20 Jahren ein Ziel: die Stabilität des Beitragssatzes. Dieser dürfe nicht steigen. Und wenn das dazu führt, dass dann mehr Menschen arm sind, dann ist das eben so. Das kann man aber auch anders sehen und kann sagen, na ja, also eigentlich müssen wir wieder über ein Leistungsziel reden. Wir wollen nicht, dass die Menschen arm sind im Alter. Und dann muss der Beitragssatz steigen. Und vielleicht steigt der auch auf 25% oder 27%. Aber dafür haben wir eine Absicherung im Alter. Steigende Beitragssätze. Es ist egal, ob wir auf die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung oder die Rentenversicherung schauen. Diese Diskussion erhitzt die Gemüter aller, die sie führen. Doch, und das höre ich im Laufe dieser Wochen immer wieder, am Ende müsse man sich halt ehrlich machen und sich fragen, in welchem Sozialstaat wollen wir leben? Wie engmaschig soll das Netz sein? Ich glaube, dass die Gesellschaft sich ähnlich wie die Sozialversicherungsbeiträge teilt. In der Sozialversicherung sind eben automatisch Arbeitnehmende und Arbeitgebende mit im Boot. So unter den Arbeitnehmenden, das ist mein Eindruck, hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass die gesetzliche Rente, das gesetzliche System immer noch der beste und sicherste Weg ist, für das Alter vorzusorgen. Die Bereitschaft, höhere Beiträge zu finanzieren, ist vorhanden. Das liegt natürlich auch daran, dass die Beschäftigten ja seit Jahren eh schon höhere Beiträge zahlen. Denn wenn sie wirklich betrieblich und privat vorsorgen, tun sie das alleine auf eigene Kosten. Diese Beitragssatzstabilität oder die Beitragssatzdämpfung betrifft also allein die Arbeitgebenden, die davon profitieren, die eben Kosten sparen darüber, dass sie nicht paritätisch an dem System beteiligt sind. Und mit denen muss man in einen Diskurs kommen. Geld, das ist jeden Tag Thema im Leben von Gisela Breuhaus. Nein, das reicht durchaus nicht. Damit sie sich hin und wieder etwas leisten kann, bekommt sie Unterstützung von privater Seite. Es gibt mehrere Möglichkeiten von privaten Leuten, die sich für das Wohl der Alten einsetzen. Dazu gehört auch ein Herz für Rentner. Und da bekomme ich für Kaffee oder Kuchen, wenn ich mal rausgehen will, dann bekomme ich ein paar Euro jeden Monat überwiesen. Das ist wie eine Spende, da kann keiner dran. Und ich bekomme alle 2 Wochen, es sei denn, es ist Sommer oder Sommerferien oder Winter, dass da irgendwas ausfällt. Aber normal im Schnitt alle 2 Wochen. Ich nenne das immer Care-Paket. Die haben da einen Obst- und Gemüsehändler. Dann kriege ich da so ein großes Paket immer zugeschickt. Und das finde ich sehr toll. Man kann es jetzt toll finden, dass es solche Initiativen gibt. Dass da Menschen sind, die anderen wie Gisela Breuhaus unter die Arme greifen. Man kann sich aber auch eine andere Frage stellen. Wird der Sozialstaat an dieser Stelle eigentlich seinem Namen gegenüber Menschen gerecht, die ihr Leben lang selbst für andere da waren und gearbeitet haben? Vielleicht nicht in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, aber beispielsweise als pflegende Angehörige. Am Ende bringt Gisela Breuhaus das, was sie sich für ihre Lebensleistung wünscht, in wenigen Sätzen auf den Punkt. Ein Minimum an Rente und die gerechtere Verteilung der Renten. Das heißt auch, dass die Reichen nicht noch reicher werden. Es sind ja nur wenige Leute, die extrem reich sind, dass die entsprechend mehr Steuern zahlen. Das ist dann für den ganzen Sozialstaat passender. Und nicht sagen, wir müssen da sparen, wo sowieso nicht mehr viel zu sparen ist. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Das steht in Artikel 20 des Grundgesetzes. Wie genau wir diesen Satz als Gesellschaft füllen wollen, werden wir immer weiter debattieren. Und klar, bei diesen riesigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gibt es nicht so etwas wie ein Endergebnis. Demokratie lebt davon, die andere Seite zu sehen. Sie ist abhängig von Kompromissen. Sie bleibt auch eine Aushandlungssache. Das Problem? Gerade bei der Diskussion rund um den Zustand und die Zukunft des deutschen Sozialstaats führen wir diese Debatten mit verhärteten Fronten. Im Sommer 2025 veröffentlicht die Initiative für einen handlungsfähigen Staat ein Positionspapier. Die Initiative wurde 2024 von der Managerin Julia Jäkel, dem ehemaligen Bundesminister Thomas de Maizière, dem ehemaligen Bundesminister Peer Steinbrück und Andreas Voskuhle, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, ins Leben gerufen. Gemeinsam mit über 50 Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen diskutierte die Gruppe darüber, wie staatliche Strukturen in Deutschland zukunftsfähig gestaltet werden könnten. Auch Rainer Schlegel, der ehemalige Präsident des Bundessozialgerichts, war übrigens Teil dieser Gruppe. In dem Abschlussbericht der Initiative geht es auch um den deutschen Sozialstaat. Wenn man ihn liest, dann landet man irgendwann auf Seite 114 ganz unten. Immer neue Teillösungen helfen nicht, die Komplexität dieses Systems zu senken, heißt es da. Und kurz dahinter stehen zwei weitere wichtige Sätze. Vielmehr geht es um eine umfassende Strukturreform. Wer den Sozialstaat auf hohem Niveau erhalten will, wird seine Effektivität und Effizienz verbessern müssen. Als ich im Sommer 2025 mit Menschen, die Sozialleistungen beziehen, mit Expertinnen und Experten, mit Politikerinnen und Politikern darüber spreche, was der deutsche Sozialstaat braucht, da gibt es nur ein Thema, auf das sich alle einigen können. Er muss verständlicher und effizienter werden. Und es ist gut, dass man sich darauf einigen kann. Die Schwierigkeit ist aber alles Weitere, alle inhaltlichen Auseinandersetzungen darum, wie es nun weitergeht und wie er nun aussehen soll, der deutsche Sozialstaat, stecken fest. Ebenfalls im Sommer 2025 setzt die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Baas, eine Sozialstaatskommission ein. Sie soll zeitnah Reformvorschläge erarbeiten. Expertinnen und Experten sollen angehört werden, Ideen gebündelt, eine Zukunftsvision entworfen werden. Doch eins ist jetzt schon klar: Die Umsetzung wirklich großer Reformen, das wird wie immer schwierig werden. Stell dir vor, du bist ein Seiltänzer oder eine Seiltänzerin. Hoch oben in einem Zirkuszelt, unter dem Dach. Unter dir das Publikum, staunend, ganz still, mit stockendem Atem. Deine Garantie, dass dir nichts passiert, falls du mal fallen solltest? Das Sicherungsnetz kurz über dem Manegenboden. Eigentlich ein gutes Gefühl, oder? Doch was, wenn die Helferinnen und Helfer im Zirkus während der Vorstellung plötzlich darum streiten, welches Netz denn heute ausreichend wäre? Wenn das Publikum sich einschaltet, jeder sein eigenes Gefühl mit reinbringt, was denn jetzt sicher genug ist und was nicht. Wie engmaschig das Netz für dich denn wirklich sein muss. Es ist diese Diskussion, die wir immer und immer wieder führen. Und in der sich über die vergangenen Jahrzehnte bis heute ein Muster immer wieder durchzieht. Polarisierung. Und ja, häufig auch Populismus. Wie soll das Sicherungsnetz aussehen? Wie soll der Sozialstaat in Zukunft aussehen? Was braucht er, um seinen Namen tragen zu dürfen? Soziale Gerechtigkeit. Ganz einfach. Die Deutschen wollen ja einen starken Sozialstaat. Dass die Menschen im Mittelpunkt stehen. Ich würde sagen, wir haben gut gearbeitet, wenn wir es geschafft haben, einerseits die Rente zu stabilisieren, aber auch Zukunftsperspektiven für die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme zu schaffen. Wir hoffen sehr, dass also mit der anstehenden Sozialstaatsreform diese strukturell notwendigen Schritte auch tatsächlich dann gegangen werden. Ich würde es relativ einfach machen. Es ist eine Solidargemeinschaft. Und das spiegelt für mich der Sozialstaat wider. Wir sind ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Das sagt das Grundgesetz so, unsere Verfassung. Und das ist uns eine klare Verpflichtung. Man kann auf die Frage, ist der Sozialstaat ein Problem, ganz unterschiedlich antworten, wenn man die gleichen Zahlen unterschiedlich liest. Die einen schauen auf die Sozialleistungsquote und sagen, 26%, 28%, fast 30%, der Sozialstaat wird teurer, das ist Ausdruck von einem Problem, dass er teurer wird. Und die anderen gucken auf die gleichen Zahlen und sagen, 26%, 28%, 30%, wir hatten ja gesellschaftliche Probleme, die der Sozialstaat gelöst hat. Der musste ein bisschen mehr ausgeben, weil es in der Gesellschaft eine Pandemie gab und Kurzarbeit gab und was auch immer. Toll, dass der Sozialstaat in diesen Phasen mehr eingegriffen hat. Das Ziel ist eigentlich der Ausgangspunkt, nämlich die Sozialstaatlichkeit tatsächlich zu realisieren. Das heißt also, den Menschen wirklich ein gelingendes Leben in einer freiheitlich orientierten Gesellschaft und politischen Gemeinschaft zu ermöglichen. In der Politik wird häufig so getan, als ob sozialpolitisch über Sachfragen verhandelt wird. Das ist aber nicht der Fall. Es ist in vielen Fällen eine normative Diskussion, bei der Werturteile notwendig sind, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und ich würde nur jedem Einzelnen dazu aufrufen, da kritisch hinzugucken und seine eigene Position zu bilden, auch vielleicht auf Basis seiner oder seiner eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen und auch Wünsche für eine Gesellschaft, in der wir leben. Das war Die Löcher im Netz. Eine lange Nacht zum Sozialstaat in Deutschland. Von und mit mir, Marius Elfering. Musik, Feature Music. Zitatsprecherin, Ildiko Fildias. Ton und Technik, Gunther Rose und Oliver Dannert. Regie, Frank Mehrfort. Redaktion, Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den Walzerkönig Johann Strauss Sohn, von dem Sie garantiert mindestens eine Melodie im Ohr haben. Er hat es wie kaum ein anderer verstanden, eingängige Musik zu komponieren und hat ein kleines Walzer-Imperium darauf aufgebaut. Noch größer als das seines Vaters. Am Abend trat er in Wien nicht selten in mehreren Etablissements als Dirigent seiner Musik auf und wurde in Windeseile von einem Fiaker von einem Schauplatz zum nächsten gefahren. Seien Sie gespannt auf Der Walzerkönig, die lange Nacht des Johann Strauss Sohn. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.